So, herzlich willkommen zu PietCast. Das ist die Folge Nummer 16. Heute ist Donnerstag, der 17.09. Wir sitzen hier im Phonodrom in Berlin. Und wie das beim PietCast so üblich ist, habe ich auch einen Gast mit dabei. Und das ist heute der Maha. Hallo Maha. Ja, hallo Heckpiet. Das ist ja unglaublich, wir machen ja schon länger Podcasts zusammen, aber im PietCast warst du noch gar kein Gast. Nein, deshalb wollte ich es ja unbedingt sein. Das ist schön, dass du es so geschafft hast. Bei dir jetzt die Frage zu stellen, ist es dein erster Podcast, wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen ironisch. Nein, ist nicht mein erster Podcast. Und wir machen das ja hier auch normalerweise zusammen. Das muss ich mir in die Rolle fügen, endlich auch mal der Interviewte zu sein, ja. Der Gast zu sein. Ja, der Gast ist besser, denn wir machen ja eher ein Gespräch als ein Interview in dem Sinne. Also ich bin jetzt mal Gast, aber ich werde das hier auch crossposten in der Queue vom Klabautercast, bei dem lange nichts mehr lief. Ich will den da doch noch so ein bisschen am Leben mal erhalten. Und dann bin ich sozusagen für die Hörer vom Klabautercast nicht der Gast, aber doch, natürlich eigentlich schon. Denn es ist ja in erster Linie ein PietCast. Genau, ich weiß nicht, du bist ja auch häufiger PietCast-Hörer. Ja. Das heißt, ich mache ja immer so drei Eingangsfragen, die ich stelle. Mhm. Und zur Vorstellungsrunde, du bist ja auf verschiedenen sozialen Medien unterwegs, aber da genau. Kommen wir gleich. Mhm. Eine ganz triviale Frage, Maha, woher kommst du? Tja, woher komme ich? Das ist eine schwierige Frage. Also geboren bin ich in Dortmund, aber eigentlich fühle ich mich seit Anfang 1998, so richtig als Berliner. Darf man es sagen, wenn man, ab wie vielen Jahren darf man sagen, man ist Berliner? Naja, seit 1998 ist viel Zeit vergangen und ich war hier, bevor die Bundesregierung hergekommen ist, ist erst Ende 98 hergekommen. Mhm. Und das waren dann die Zugezogenen plötzlich, dem rheinischen Akzent und so. Ja. Und ich war schon vorher da, also von daher fühle ich mich eigentlich schon da eher als Berliner. Mhm. Inzwischen arbeite ich aber in Franken, also ich bin auch Franke. Und bin aber trotzdem Berlin treu geblieben, weil wenn man erst mal ein paar Jahre ist, dann will man eigentlich nicht mehr weg. Das ist einfach so bei Berlin. Okay, und für viele, die ich vielleicht noch gar nicht so gesehen haben, wie siehst du aus? Wie würdest du dich selbst beschreiben? Och, ich glaube, das heißt, also gut aussehen ist ja immer so eine Sache. Das kann ich, glaube ich, nicht für mich in Anspruch nehmen. Aber ich glaube, dass ich eine sympathische Wirkung auf meine Umwelt habe. Also so ist jedenfalls das Feedback, was ich bekomme. Aber sympathisch heißt ja nicht unbedingt, dass man gut aussieht. Das ist richtig. Meine Mutter hat immer gesagt, Peter, du hast ein Gesicht fürs Radio. Dementsprechend hast du natürlich nicht gesagt. Aber wenn du schon sagst, sympathisch ist ja immer im Auge des Betrachters. Naja, man kann sich drüber streiten. Also gutes Aussehen, das ist ja dann auch nochmal so eine ganz andere Kategorie. Da geht es ja dann möglicherweise auch um Attraktivität. Charisma? Ja, das ist was anderes. Das ist was anderes. Da muss man nicht gut aussehen. Also viele charismatische Leute sehen gar nicht gut aus. Mhm. Ich glaube auch, dass jemand, der so ein bisschen so das Aussehen eines Teddybären hat, und da kann ja weder mich noch dich auch schließen, hat auch schon durch sein Aussehen in Bezug auf Charisma einen Vorteil. Weil die Leute das als angenehm empfinden. Aber das ist letztlich, außer für wenige Leute, nicht sexuell attraktiv. Ja. Also da gibt es dann nochmal eine ganz andere Schiene. Und deshalb gut aussehen ist halt ein ganz blöder Ausdruck. Und meistens, wenn man sagt, er oder sie sieht gut aus, dann meint man eben attraktiv. Mhm. Also Sexappeal oder so. Das ist ganz interessant, weil ich stelle die Fragen schon seit einigen Sendungen und die lassen natürlich, auch darum sind sie so gewählt, sehr, sehr viel Raum für Spielraum und Interpretation. Mhm. Und für viele, die in so einer Gesprächssituation das erste Mal sind, ist es auch ein ganz guter Opener. Aber das ist total auch für mich sehr interessant, weil ich merke jedes Mal, dass jeder die drei Fragen komplett anders beantwortet. Mhm. Ich kann mich da mit dem Podcast mit Cecilia erinnern. Da war im Prinzip, glaube ich, die Hälfte des Podcastes bestand aus der Frage, woher kommst du? Das war die erste Frage. Ja, das ist ja auch nicht einfach. Ich habe es ja auch so ein bisschen geschifft. Also das ist ja auch eine Identitätsfrage. Also woher genau. Also ich meine, ich muss halt immer sagen, weil es halt überall steht. Weißt du, wenn du irgendein Buch aufschlägst, steht immer dann hier Autor vorne im kleinen Druck, Martin Hase, und dann steht oft das Geburtsdatum, weil das ist diese Library-Data, ja. Das Geburtsdatum und Geburtsort drin. Mhm. Ja? Erfreulicherweise steht nicht das Sterbedatum und nicht der Sterbeort drin. Aber naja, es ist halt so, dass, ja, ich weiß nicht, wie weit meine Identifikation mit Dortmund geht. Ich bin ja nun wirklich seit dem Abi da weg. Und irgendwie ist das nicht meine Welt. Also wenn ich da bin, dann gehe ich auch immer zum Hackerspace und so, Chaos trifft Dortmund und fühle mich da auch wohl. Und da, wo meine Mutter wohnt, ja, fühle ich mich auch wohl. Aber dadurch, dass natürlich auch wenige alte Freunde noch übrig sind, ich meine, wenn man seit Anfang der 80er Jahre da weg ist, ja. Ne, da ist natürlich dann nicht mehr so das Heimatgefühl da. Mhm. Wenn du irgendwo hinkommst und sagst, das ist meine Heimat, dann müssen da Leute wohnen, die auch irgendwie so ein Heimatnetz bilden. Ja. Und das ist halt in Dortmund nicht mehr der Fall. Und deshalb würde ich sagen, das ist nicht der Ort, mit dem ich mich identifiziere. Und wenn man dann fragt, woher kommst du? Naja, was soll man dann sagen? Ja? Das ist halt auch die Frage, wo man die Frage gestellt bekommt. Genau. Ja? Aber gibt es in Dortmund noch Plätze, wo du sagst, da bist du gerne? Also jetzt, weil du sagtest vom Punkt her, da gibt es dieses Freundesnetz ist nicht mehr so, nee, das ist so nicht stark. Mehr da. Das ist nicht mehr da. Aber die Leute sind woanders, zum Beispiel auch in Berlin. Mhm. Also mein bester Schulfreund, mit dem habe ich mich gerade gestern Abend getroffen, mhm. der wohnt jetzt in Berlin. Mhm. Also ich meine, also das ist die in Dortmund zurückgeblieben sind von meinen, sagen wir mal, Freunden kann man ja nicht mal sagen. Also ich finde das Wort Kameraden so blöd. Also die Leute, Mitschüler. Die Mitschülern, genau. Genau. Die sind nicht, gerade die zurückgeblieben sind in Dortmund, sind nicht gerade meine engsten Freunde gewesen. Mhm. Also die, mit denen ich mehr zu tun hatte, sind alle weg. Okay. Das ist schon ein Punkt. Und zurück zur Frage, gibt es noch Orte, die du noch so als Heimat Dortmund verbindest, also jetzt bis auf dein Elternhaus oder da, wo deine Mutter wohnt? Also gibt es noch so einen Platz, wo du sagst, ach, das ist für mich typisch Dortmund, da fühle ich mich. Ich fühle mich interessanterweise, ich habe das vorhin schon gesagt, im Chaos-Treff Dortmund schon wohl. Mhm. Wohler als jetzt in irgendeinem anderen Chaos-Treff, den ich irgendwo besuche, zufällig. Wenn man halt unterwegs ist, ja. Und sagt, ja, gut, da fahre ich jetzt mal in Chaos-Treff Göttingen oder sonst wohin, das ist zwar immer nett, weil man ja immer Gleichgesinnte trifft, aber ich finde mich im Chaos-Treff Dortmund, jetzt sagen wir auch vielleicht besonders wohl, weil natürlich ich den Menschenschlag schon irgendwie kenne. Mhm. Das läuft ja auch so einer unterbewussten Schiene. Mhm. Ich spreche nur nicht diesen Ruhrgebiet-Slang, aber wenn ich den höre, dann bin ich natürlich schon irgendwie an meine Kindheit und Jugend erinnert und das schafft sicherlich auch ein positives Gefühl. Ja. Aber ich rede mich jetzt gerade da rein, dass ich mich doch mit Dortmund identifiziere und das ist eigentlich nicht der Fall. Ich bin ja dann zum Studieren in Köln gewesen und ich habe mich eigentlich dann auch immer mehr mit Köln identifiziert. Mhm. Und wenn sich das beruflich ergeben hätte und ich in Köln geblieben wäre, wäre ich wahrscheinlich jetzt der totale Kölner-Fan. Kölner, ja. Ich kann auch, das ist auch interessant, wenn ich längere Zeit mit Kölnern zusammen bin, beginne ich auch so ein bisschen in diesen rheinischen Singsang zu verfallen. Mhm. Also ich habe auch sicherlich positive Gefühle mit Köln. Das habe ich, wie gut es mir in Köln gefallen hat, habe ich aber auch erst gemerkt, als er weg war. Okay. Und dann war ich halt in Zwischenstationen, die mir teils mehr, teils weniger gefallen haben. War lange Zeit in Osnabrück und bin da nicht wirklich heimisch geworden, das muss ich wirklich sagen. Und dann war ich auch in Freiburg und in Hamburg. In Hamburg habe ich mich eigentlich auch sehr wohl gefühlt, aber da war ich nur sehr kurz. In Santa Cruz in den USA, da habe ich mich gar nicht heimisch gefühlt. Und dann habe ich erstmalig wieder dieses Gefühl, heimisch zu sein, in Berlin erfahren. Mhm. Und deshalb würde ich heute auf jeden Fall immer sagen, ich komme aus Berlin, im Zweifel. Und das ist eigentlich die Stadt, mit der ich mich identifiziere. Und ich, wie gesagt, ein Teil von mir identifiziert sich auch mit Franken, Aber ja, da muss ich auch das, also da muss man auch sagen, ich habe in Bamberg Freunde, aber das sind eigentlich alles Leute entweder aus dem universitären Umfeld oder aus dem Hackerspace. Also meine Freunde sind aus dem Hackerspace. Und außerdem habe ich eigentlich keine Freunde in Bamberg. Und das ist eben in Berlin anders. Ja. Also von daher jetzt zu sagen, sich heimisch zu fühlen mit Bamberg, also das ist, also angenommen, ich müsste mich irgendwie trennen von Bamberg. Ja, klar, meine Freunde aus dem Hackerspace treffe ich auf CCC-Veranstaltungen. Korrekt, ja. Ja, also jetzt nicht so schlimm. Mhm. Und andere, auf die kann ich auch verzichten. Mhm. Aber das ist dann wirklich nochmal der Punkt. Also das mit dem, woher kommst du, ist, glaube ich, eine ganz, ganz schwierige Frage. Also da würde ich sagen, das bedeutet für dich, das ist eine Kombination aus Heimatgefühl in Form von, da sind meine Freunde, da ist mein Umfeld. Ist das für dich ein Indikator, woher du kommst? Ja, doch, natürlich, genau. Also das ist schon ein Indikator. Ich würde auch sagen, es hängt auch wirklich, ich habe das vorhin schon gesagt, wo man die Frage stellt. Wenn ich jetzt in Bamberg gefragt hätte, also wenn wir jetzt nicht in Berlin sitzen würden, sondern in Bamberg. Oder andersrum, du kennst jetzt, geh mal in eine andere Situation rein. Du bist jetzt in Bamberg und ein Fremder spricht dich an. Hallo, ich bin der Max Mustermann. Eigentlich komme ich hier aus Stuttgart, aber in Bamberg ist ganz nett. Wie heißen Sie denn, Herr Hase? Woher kommen Sie denn? Ja, ist mir sogar, das ist ein interessanter Punkt, ist mir passiert, als die Hochzeit vom Ingress spielen war. Ja. Da habe ich in Bamberg Ingress gespielt und da war plötzlich jemand anders, der auch Ingress gespielt hat. Ja. Auf dem gleichen Platz wie ich. Und wir hatten das so lange erkannt und uns natürlich zugelächelt. Ja, jetzt nicht mein Typ oder so, aber man war halt beide spielen dann Ingress und der war halt aus Stuttgart und war aus beruflichen Gründen in Bamberg. Und ich war sozusagen jetzt der Einheimische. Und das war ich natürlich auch. Ja. Ja. Und ich kannte mich aus, ich konnte ihm dann auch erklären, wo er noch lang muss und wo es noch viele Portale gibt und so. Das konnte er natürlich auch auf der Karte sehen, aber man konnte das dann auch irgendwie besser zeichnen. Dann sind wir auch sogar ein Stückchen gemeinsam rumgelaufen und dann hat er auch Bamberg so gelobt, wie schön das da sei, um mir zu gefallen, weil ich ja der Bamberger war. Also klar, dann kommt man plötzlich in die Rolle des Bambergers. Ich habe das erfahren, ich habe ja mal in den USA studiert, kurzzeitig. Und da habe ich es eigentlich am ehesten gemerkt. Ich habe mich vorher, glaube ich, nicht so sehr als Europäer gefühlt. Europa war dann doch schon abstrakt, weißt du, wenn du irgendwie Schüler bist oder so. Mhm. Europa, ne? Was auch ein Problem ist, das müsste anders sein. Jedenfalls war ich dann in den USA zum ersten Mal eben tatsächlich da im Jugendaustausch. Anfang der 80er, da hat der Helmut Kohl irgendwie plötzlich den deutsch-amerikanischen Jugendaustausch fordern wollen, da habe ich das gleich mitgenommen und war in San Francisco. Und später habe ich ja da auch studiert. Und gerade während meines Studiums, da habe ich mich das erste Mal so richtig als Europäer gefühlt und habe auch immer auch mit den anderen Europäern abgehangen. Ja, also. Weil ich die Amerikaner unsympathisch fand, ganz im Gegenteil. Ich hatte mich auch mit einem da sehr angefreundet, der mir dann unbedingt das Baseballspielen noch beibringen wollte und so. Es war schon so, dass ich Europäer war. Und das habe ich dann noch ein Jahr später gemerkt. Dann war ich wieder in den USA. Und hatte dann Freunde, die ich da in Santa Cruz kennengelernt hatte, in Philadelphia besucht, die alle gesagt haben, komm zu uns, du kannst bei uns bleiben und so. Ja, und was war? Nur die Elena hat mich dort aufgenommen, die aus damals noch Leningrad, später St. Petersburg war, die also auch Europäerin war. Ja. Und die anderen haben mich alle irgendwie dann im Regen stehen lassen. Mhm. Also auch da wieder so eine europäische so eine europäische Loyalität oder so ein Gruppenverhältnis. Und da habe ich mich immer als Europäer gefühlt und habe dann auch tatsächlich gesagt, wenn jemand mich fragt, wo ich bin, weißt du, es ist immer blöd, in Amerika zu sagen, I'm German. Mhm. Dann sagen die ja, I'm German too. Nur genau. In der 10. Generation. Ja. Also das hat mein Polizist zu mir gesagt, der mich kontrolliert hat. Und dann sah der meinen komischen Führerschein, was soll das denn sein? Er hatte auf seiner Brust stand auch schnell. Und sein Name, S-C-H-N-E-L-L. Und dann habe ich gesagt, ja, I'm German. I'm German too, but I have an American driver's license. Also, es ist, also German ist halt immer komisch. Mhm. Weil German ist man auch in den USA, aber I'm European, I'm from Europe. No, da weißt du, der ist wirklich von Übersee. Ja, das ist, ich denke gerade über die Situation. I'm from Europe, das war empty. Ich denke gerade drüber nach. Ich hatte ja viel mit diesem, ich hatte ja für ein amerikanisches Unternehmen gearbeitet, jahrelang. Und hatte natürlich, da war relativ häufig in den USA. Mhm. Und natürlich, wenn man dann auch mal zu Arbeitskollegen mal eingeladen wird zum Grillen oder sonst irgendwas, dann hat man aber auch schon gemerkt, dass bei diesen Leuten scheinbar das angekommen ist, dass es Leute gibt, die innerhalb der Firma arbeiten, die jetzt nicht Europäer sind, sondern man beschäftigt sich mit diesen internationalen und Leute kommen aus anderen Ländern, glaube ich, stärker. Und dadurch war dann die Aussage, I'm from Germany, war dann... Ja, ja, war aber dann, das ist nochmal anders, glaube ich. Inzwischen würde ich auch sagen, I'm from Berlin, weil Berlin eine feste Größe ist. Aber seinerzeit, dann ist man in Dortmund und dann eben als Student in Köln, I'm from Cologne. Stimmt, das kennt keiner. Cologne ist für die meisten Amerikaner keine wirkliche Größe. Sie wissen auch nicht genau, in welchem Land das jetzt ist. Ja, stimmt. Also es hat tatsächlich Leute gegeben, die meinten, ich käme aus Frankreich oder Italien. Okay. Cologne war für die irgendwie Frankreich oder Italien. An Deutschland hat man nicht gedacht. Was ja auch nicht ganz, ganz falsch ist. Also Cologne ist eine römische Gründung. Ja. Colonia, Agrippinensis, das ist Ara Agrippinensis, das ist halt wirklich auch schon im Grunde klar, das ist eine romanische Stadt irgendwo. Ja, und dann ist Verwirrung. Also Cologne war für die Italien oder Frankreich, für viele. Und das sind alles Akademiker gewesen. Also ich hatte jetzt nicht mit den Ungebildeten zu tun, sondern das war auf dem Campus der University of California in Santa Cruz. Auch noch Elite. Das war also nicht einfach auch nur irgendeine Universität, sondern eine Elite-Universität. Also trotzdem waren denen nicht klar, wo Cologne liegt. Deshalb habe ich dann gleich gesagt, weil es eh egal war, I'm from Europe oder I'm from Cologne, gut. Und wenn man jetzt sagen würde, I'm from Berlin, da wissen sie sofort, Berlin, Nazis, das ist klar. Das kennen sie. Das ist Deutschland. Ja. Naja, jetzt inzwischen nicht nur Nazis, sondern Kultur und toll und Clubszene und so. Das hat sich ein bisschen nach Amerika herumgesprochen. Deshalb würde ich auf jeden Fall sagen, ich komme aus Berlin. Sag mal, wir wollen ja auch noch über ein Thema sprechen und du hast auch noch andere Fragen für mich. Also ja. Vielleicht sollten wir weitermachen. Genau, es ist doch schön, wenn wir so gleich im Redefluss sind. Richtig, Fakten gibt es immer anders. Genau. Gut, wie siehst du aus? Das haben wir, glaube ich, erklärt. Und wie schmeckst du denn? Ja, naja, gut, also da können wir bei der Gelegenheit natürlich Werbung machen für den Genusscast. Also wir wissen ja, was gut schmeckt. Richtig. Und ich könnte jetzt die Frage zurückstellen, was schmeckt gut? Gut schmeckt alles, was jung ist. Also junges Gemüse schmeckt besser als altes Gemüse. Ja. Frisch gebackenes Brot schmeckt besser als altes Brot. Und Fleisch von Lämmern schmeckt besser als Fleisch von Hammeln. Genau. Um jetzt auch mal für die nicht-vegetarische Fraktion was zu sagen. Und ich bin halt jenseits des schmackhaften Alters. Also wenn man Menschen essen würde, was ich jetzt hier nicht empfehlen, also was ich auch nicht propagieren möchte, würde ich mal denken, jetzt als Laie, der da keine Erfahrung hat, da muss man, so leid es mir tut, kleine Kinder verspeisen, genauso wie man Lämmer verspeist und nicht irgendwelche so ausgewachsene, zähe, alte, wo auch alles mögliche schon eingelagert ist ins Fett und so, oh nee. Also weißt du, also von daher würde ich davon abraten, mich essen zu wollen, ich schmecke nicht. Also das sei mal jetzt allen Kannibalen mitgeteilt. Und ich glaube auch, dass ich nicht Gefahr laufe, von Kannibalen geschlachtet zu werden, weil die das auch wissen. Höchstens, dass sie jetzt dann auch hinter Schumpfköpfen her sind oder ansonsten gewalttätig. Aber ich glaube, Kannibalen sind jetzt auch nicht mehr eine drohende Gefahr. Es gibt nur noch wenige auf der Welt. Ist auch eine sehr interessant, wie du die Frage beantwortet hast. Wie schmeckst du? Logischerweise, viele beziehen das natürlich auch auf den Punkt, also eigentlich andersrum. Ich erzähle erstmal, wie ich die Frage eigentlich gemacht habe, gemeint habe. Ich habe eigentlich gemeint, die Frage, der Hintergrund war, wenn du jetzt selbst an dir probierst, wie würdest du dich denn selbst schmecken? Naja, gut, also wenn ich an mir rumlecken würde, was ich auch nicht so oft tue, also da ich nun regelmäßig dusche, im Gegensatz zu anderen Nerds, würde ich mal sagen, das riecht jetzt nicht irgendwie auffällig. Mhm. Das riecht eigentlich alles sehr gewaschen, auch nicht verschwitzt. Ich ziehe mir mal was Frisches an jeden Tag. Also, ja, ich wasche mich auch intim, also was du da dran denkst, auch da glaube ich, gebe ich nicht Anlass zu schlechtem Geschmack. Mhm. Also ich glaube, das wäre jetzt nicht das Problem. Mhm. Das ist total interessant, weil wie gesagt, manche beziehen es auf das Original. Wie schmecken sie? Viele sagen einfach mit der Zunge. Andere sagen. Wo meinst du? Ja, wie schmeckt man was anderes? Genau. Andere sagen. Ja, aber das stimmt ja nicht über die Zunge. Ja, das ist richtig. Ja, falsch. Ja, korrekt. Aber Das kommt häufig als Antwort. Oder andere Leute sagen auch, sie schmecken nach zartbitter. Und dann fragst du, warum schmeckst du denn nach zartbitter? Dann sagt er einfach, naja, weil ich behaupte, dass zartbitter die beste Geschmacksrichtung ist und darum bildet er sich ein, er schmeckt so. Es gibt auch wiederum andere Menschen, die ich hier schon in so einem Interview hatte, die sagen, wie schmeckst du? Die sagten, ich komme gerade vom Angeln, ich schmecke bestimmt total salzig und nach Fisch. Also ich finde, das ist auch eine sehr, sehr schöne... Wir kommen gerade vom Griechen, also ich schmecke nach Knoblauch, aber das erhöht jetzt wieder die Wahrscheinlichkeit, dass die Kannibalen zubeißen. Darfst dich nach der Sendung hier nicht mehr so öffentlich zeigen. Vielleicht kommst du dann hier vor. Ah, wie gesagt, ich bin zu alt. Wie gesagt, so leid es mir tut, kleine Kinder schmecken besser. Also weiß ich nicht aus Erfahrung, sondern ist so eine Theorie, die ich jetzt nicht verifizieren oder falsifizieren werde. Gut, wir sollten aber jetzt nochmal einen Schluck aus diesem Gefäß hier schmecken. Ja. Was trinken wir denn eigentlich heute? Wir trinken Pfälzer Riesling, trocken, was für mich selten ist, von dem Winzer Fleischmann, und da schmeckt dem noch der trockene Riesling doch sehr harmonisch, weil er auch relativ säurearm ist für den Riesling. Das liegt am guten Boden und der starken Sonneneinstrahlung in Karlstadt. Und als Schorle ist das sehr erfrischend. Hat auch vergleichsweise viel Alkohol, deshalb bietet es sich an, ihn als Schorle zu trinken, damit man nicht gleich besoffen ist. Also 13%, was eigentlich für so einen trockenen Wein eher untypisch ist. Aber wie gesagt, Karlstadt bekommt viel Sonne. Also Karlstadt ist wirklich, was Wein angeht, der Ort, wo man eigentlich hin will. Man muss dazu sagen, Karlstadt in der Pfalz, nicht im Odenwald. Es gibt nämlich auch noch ein anderes Karlstadt. Also Karlstadt im Odenwald ist wahrscheinlich kälter, weil der Odenwald an sich, naja, ist halt der Odenwald. War eine Entdeckung dieses Jahr von unserer Pfalztour, Fleischmann. Ja, genau. Kann man empfehlen, aber war eine gute Entdeckung. Definitiv, war absolut ehrliches Weingut, wie wir das sagen. Ne? CDU regiert, sehe ich gerade. Karlstadt, naja. Da gibt es doch Hoffnung. Vielleicht gibt es da noch Zukunft. Irgendwelche Fehler gibt es immer. Genau. Ja, ich wollte mit dir mal heute über die Zukunft sprechen. Genau. Nicht über deine oder meine oder unsere. Ja. Ich glaube eher über, ja doch, eigentlich schon über unsere Zukunft. Ja, über unsere Zukunft, genau. Ja, das hat bestimmte Gründe. Also ich habe mich seit einiger Zeit mit der Zukunft beschäftigt. Haben bestimmt andere auch schon, oder? Es gibt ja auch von mir, das ist ja gar nicht verlinkt, das wäre auch schwer zu verlinken, weil das verschiedene Einzelnummern sind. Ich habe ja in den Datenspuren mehrfach und in den jetzt als nächstes erscheinenden wieder so eine Dystopie geschrieben. Datenspuren oder meinst du? Datenschleuder meinst du, ja. Datenspuren ist die Veranstaltung in Dresden, die demnächst stattfindet. Nein, die Datenschleuder, das Zentralorgan des Chaos Computer Clubs. Ich verlinke es. Viele denken ja, es sei die FAZ, aber das Zentralorgan als Datenschleuder erscheint deutlich seltener als die FAZ. Unregelmäßig. Ich habe mehrmals Dystopien geschrieben, von denen viel schon wahr geworden ist inzwischen. Erst habe ich, glaube ich, 2007 oder so geschrieben und das ist eigentlich fast alles so eingetreten, wie ich es vorher gesehen habe, mit dem Überwachungsstaat. Also da habe ich mich etwas mit der Zukunft beschäftigt, aber mehr so spielerisch habe ich jetzt wieder gemacht. Aber ich hatte das besondere Glück, 2010 im November auf einer internationalen Tagung eingeladen gewesen zu sein, also wirklich auch eine sehr interessante und hochkarätige. Die Volkswagen Stiftung hat die ausgerichtet mit dem Titel Our Common Future, unsere gemeinsame Zukunft. Und das war eben da das Thema, was da sehr ausgiebig verhandelt wurde, mehrere Tage an zwei Standorten nacheinander, erst in Hannover und anschließend in Essen. Also ein ziemlich großes Projekt, das sind in der Zwischenzeit auch Ach, ich wollte das noch verlinken. Da sind inzwischen auch Akten erschienen. Man kann das also auch nachlesen, wenn man will. Ich glaube sogar auf Toten Baum. Wie gesagt, das hat mich sehr beeindruckt. Da habe ich auch sehr viel gelernt und habe anschließend auch wirklich auf sehr viel nochmal darüber nachgedacht. Nun will ich nicht einfach was aufgreifen von 2010. Es gibt aber noch mehr Anlässe, warum ich jetzt gerade auf dem Thema Zukunft herumreite. Ich bin ja Mitbegründer eines Spin-offs der Piratenpartei, nämlich des Vereins Peira oder Peira, Gesellschaft für politisches Wagnis e.V. Und dieser Verein ist so ein bisschen so ein Think Tank für so Themen aus dem Umfeld der Piraten. Also ein bisschen ähnlich wie die Friedrich-Ebert-Stiftung. Man kann sagen, gibt ja Stiftungen in verschiedenen Parteien. Heinrich-Böll-Stiftung oder sonst was, nur eben nicht so reich. Also Peira hat sehr wenig Geld. Kriegt auch nichts, kein staatliches Geld bisher. Vielleicht ändert sich das ja nochmal irgendwann. Und da haben wir natürlich Veranstaltungen zu aktuellen politischen Themen und betreiben da auch eine Website, um so ein bisschen auch Gegenöffentlichkeit zu machen. Und bei unseren Veranstaltungen, also es gibt solche Matineen, Vormittagsveranstaltungen, die finden immer in der Humboldt-Universität statt. Da hatten wir eine Veranstaltung über, also sogar mehrere über das Grundeinkommen, aber eine kürzlich, Grundeinkommen aus der Perspektive der Kulturschaffenden mit Adrienne Göhler. Adrienne Göhler war mal Senatorin für Wissenschaft und Kultur in Berlin von den Grünen. Und die hat eben genau über dieses Thema gesprochen. Also das Grundeinkommen, das bedingungslose Grundeinkommen aus der Perspektive der Kulturschaffenden. Und das hat dazu geführt, dass wir uns überlegt haben, da sind einfach so viele ungeklärte Fragen und so viele Vorurteile, wenn es ums bedingungslose Grundeinkommen geht, da weiß immer jeder irgendwas und das ist eigentlich gar nicht richtig erforscht. Und da müsste man mal, das berühmte, man müsste mal ein Forschungsprojekt machen zum Thema. Ja, wie wird sich die Gesellschaft entwickeln in Zukunft? Also ist die Frage, wie sieht Leben und Arbeit dann im 21. Jahrhundert aus? Insbesondere dann, wenn halt irgendwie die Maschinen alle Arbeit übernommen haben. Also wie the rise of the machines, huh? Ja, da können wir gleich noch drauf kommen. Also das mit den Maschinen. Also wie gesagt, da muss man halt irgendwie drüber nachdenken. Da muss man natürlich politisch drüber nachdenken, aber es wäre auch gut, da eben auch wissenschaftlich drüber nachzudenken. Vor allen Dingen wäre es so eine Sache, die man wirklich interdisziplinär machen müsste. Denn nur Wirtschaftswissenschaftler daran zu lassen, ist keine gute Idee. Und nur Soziologen daran zu lassen, ist auch keine gute Idee. Und nur Techniker daran zu lassen, ist ein bisschen das Problem bei der Volkswagen-Stiftung gewesen, bei der Veranstaltung. Das war zwar eine interdisziplinäre, aber ich fand es dann zum Teil, das lag vielleicht auch an den Sektionen, die ich ausgewählt habe, ich fand es dann zum Teil doch ein bisschen techniklastig. Zu techniklastig? Ja, es war recht techniklastig, fand ich. Und das ist natürlich gerade nicht so. Also wenn es um die Zukunft geht, muss man sich ja über andere Dinge Gedanken machen. Und insbesondere dieses Leben und Arbeit, Arbeit und Leben, das war auch so unser Gedanke, man könnte da mal versuchen, was anzustoßen, ne, mit dieser Thematik Leben und Arbeiten in der arbeitsfreien Gesellschaft, also wenn halt die Maschinen die Arbeit übernommen haben. Aber der Titel Arbeit und Leben geht halt nicht, weil er schon vergeben ist. Da gibt es bereits so einen Arbeitskreis des Deutschen Gewerkschaftsbund, der so heißt. Also macht eben Bildungsarbeit. Kann man jetzt nicht sagen, wir machen das auch. Die das ja eigentlich so als Motto haben. Also da, aber in die Richtung wollten wir halt ein Forschungsprojekt anstoßen. Und dann habe ich irgendwann gesagt in der ganzen Diskussion, das hängt doch alles miteinander zusammen. Also wenn man jetzt über sowas forscht wie Grundeinkommen oder die Gesellschaft, wenn es keine Arbeit mehr gibt, dann gibt es doch viele andere Zusammenhänge. Und die muss man auch beackern. Also eigentlich, wenn man sowas konzipiert, dann sollte man doch mehr so eine Art Forschungsschwerpunkt irgendwie konzipieren, der auf die Zukunft gerichtet ist. Und dann gucken, ob man nicht irgendwo so einen Forschungsschwerpunkt unterbringen kann bei irgendeiner Stiftung. Und dann kann man Einzelprojekte machen, die man aber irgendwie vernetzt. Also eigentlich könnte es nur so gehen. Und da habe ich mir halt überlegt, ich schreibe mal was auf zu so einem Forschungsschwerpunkt. Und wie es dann halt so ist, Man schreibt das nie auf, man denkt immer drüber nach. Und dann habe ich irgendwann gedacht, Podcast wäre das Richtige. Mhm. Dann kamst du ja mit dem Podcast und da habe ich gedacht, jetzt machen wir mal was. Einfach damit man schon mal darüber gesprochen hat, da können die Leute reinhören, können Feedback geben. Können sich und Ideen dann ja. habe ich auch für mich schon mal irgendwie so ein Gerüst, wie ich dann vielleicht doch nochmal einen Text noch dazu schreibe. Ja. Und das war eigentlich der Anlass. Und ja, und wichtig eben genau dieser Punkt, dass eben alles miteinander verbunden ist. Ne? Also dieser Systemgedanke. Ne? Das bildet halt irgendwie alles ein System, alles hängt zusammen. Ne? Aber da gebe ich ja völlig und ganz recht. Der Punkt ist halt, warum beackern das einzelne Gruppen, wie du schon sagtest, Soziologen, Wirtschaftswissenschaftler, Gesellschaftspolitiker, bla bla bla, alles als separates Thema. Ja. Weil das Thema ist eigentlich so groß, dass du es, glaube ich, allumfassend relativ schwierig beackern kannst. Nicht? Ja, natürlich, natürlich. Das ist ja gerade das Problem. Das Problem ist ja an sich in der Forschung, da können wir jetzt ganz grundsätzlich über die Wissenschaft meckern, das ist halt immer diese, ja, wie soll man sagen, Kompartimentalisierung, dass halt alles in so Fächer aufgeteilt ist. Ja. Und da wird immer gesagt, ja, wir müssen interdisziplinär denken, aber interdisziplinär, da kommen dann vielleicht mal zwei Disziplinen zusammen. Aber eine richtige Vernetzung über Einzelfächer hinaus ist halt sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, an dieser Stelle muss man nicht nur innerhalb der Wissenschaft sich vernetzen, sondern wenn es um die Zukunft geht, dann muss man auch die Künstler noch mit dazu nehmen. Wenn du so guckst, welche Ideen jeweils die Zukunft geprägt haben, da waren das oft künstlerische Ideen. Ja. Also was mich zum Beispiel immer sehr beeindruckt im Nachhinein, denk an den Film 2001 Odyssee im Weltraum. Ja, einer meiner Lieblingsfilme. Aus den 60er Jahren. Ja. Praktisch alles, was sich die Gestalter da ausgedacht haben, ist später ziemlich genauso umgesetzt worden. Korrekt. Also bis hin zum ICE. Ja. Gut, der neue ICE sieht mehr so aus wie der Alien. aber es ist einfach alles aus dem Film genommen worden. Also selbst die Raumanzüge haben sich so verändert, wie sie da in dem Film sind. Ja. Und da sieht man also, dass halt einfach Künstler da eben wahrscheinlich visionärer sind als Wissenschaftler. Aber die muss man eigentlich auch noch mit hinzunehmen. Ja, die brauchst du, weil die können das doch relativ gut außerhalb der Norm denken, weil Kunst ist immer frei, freies Denken. Kreativ, die Wissenschaft ist auch frei, aber die Wissenschaft ist nicht so kreativ. Naja, die Wissenschaft ist natürlich auch frei, aber wenn du jetzt, was weiß ich, einen wissenschaftlichen Bereich beackerst, der, keine Ahnung, Technologie ist, da denkst du in erster Linie in deinem Wissensbett drin. Mhm. Das heißt, du lässt links und rechts gar nicht so viel zu, weil du natürlich die Ideen oder die Verbesserungen in deinem Bereich weiter nach vorne treiben möchtest und ignorierst unter Umständen den künstlerischen Aspekt oder andere Aspekte. Genau. Das muss man auf jeden Fall mit dazu nehmen. Und dann kommt natürlich immer der Einwand, der ist ja auch richtig, die Zukunft wird nicht von den Wissenschaftlern gestaltet, sondern von der Politik. Aber die Politik muss auch irgendwie auf was zurückgreifen. Also letztlich, am Ende macht es schon die Politik, das ist richtig. Aber wenn die Politik keine verlässlichen Informationen hat, die aus der Wissenschaft kommen, oder auch irgendwelche Modelle. Also selbst wenn man über solche Sachen nachdenkt wie den Kommunismus oder so, der ist ja auch aufgekommen, zwar als politische Bewegung, aber es gab eben, also Karl Marx war natürlich erstmal jemand, der wissenschaftlich tätig war, also als Wirtschaftswissenschaftler, bevor es sowas, oder Gesellschaftswissenschaftler, bevor es die Fächer eigentlich gab. Und dann erst politisch, beziehungsweise natürlich ist Wissenschaft und Politik auch immer verbunden. Also auch jetzt, also man denkt sich immer, die Wissenschaft wäre so frei und da wäre immer alles, da ging es um Wahrheit an sich. Gut, aber es ist, die Leute haben halt trotzdem politische Meinungen und politische Positionen. Ja. Und das fließt natürlich auf jeden Fall auch ein. Also die wirklich freie, objektive Wissenschaft, also da kann man vielleicht noch dran zweifeln, ob es die wirklich so gibt. Also ich bin da ein bisschen skeptisch, ich weiß. Das werden andere anders sehen. Aber ich denke schon, dass es auch einen Zusammenhang gibt zwischen politischer Einstellung und dem, was man wissenschaftlich macht. Also richtig entflechten kann man das nicht. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Ja. Wie packst du jetzt das Thema Kunst dazwischen oder nennen wir es einfach mal freies Denken? Ja doch, indem man halt, also was mir ja vorschwebt, ist so ein Forschungsschwerpunkt, in dem dann Leute einzelne Projekte machen. Und da könnte man natürlich auch ein künstlerisches Projekt dazwischen haben. Das ist ja möglich. Das ist richtig, ja. Es geht ja nur um die Verzahnung, die müssen alle miteinander sprechen. Ja, aber ist es nicht schwierig, verschiedene Gruppierungen an einen Tisch zu setzen? Wir sehen es ja bei Themen, wo es eigentlich schon relativ ein großes Common Sense gibt. Das heißt, man möchte sich über poetische Themen auseinandersetzen. Da gibt es halt verschiedene Parteien. Ja. Und dann merkst du ja schon... das ist in der Wissenschaft noch ein bisschen anders, aber da ist natürlich auch schwierig, das ist ganz klar. Wenn du, also fängt schon an, Literaturwissenschaftler und Sprachwissenschaftler können nicht miteinander, wo sie oft organisatorischen Gründen im selben Fach drin sind. Ja. Und das Fach heißt dann irgendwie romanische Philologie und da sind halt Kulturwissenschaftler und Sprachwissenschaftler drin und die können sich nichts sagen. Das ist natürlich schon ein Problem. Ja. Und deshalb ist das ja mit der Interdisziplinarität so schwierig. Aber das ist möglich und wie man das dann hinbekommt, das muss dann tatsächlich gelöst werden, wenn irgendwo so ein Forschungsschwerpunkt etabliert ist. Dann sagen wir mal jetzt, irgendeine Stiftung sagt sich, oh ja, wir machen sowas mal. Ja. Dann ist natürlich eine organisatorische Frage, wie man die Leute ins Gespräch bringt. Also ich glaube, dass das ist möglich ist, die Leute ins Gespräch zu bringen. Da bin ich ziemlich sicher. Aber wenn so eine Stiftung sowas dann gut findet und sowas unterstützt, möchte sie vielleicht unter Umständen nicht auch ihre Themen damit platzieren, was vielleicht auch ihr gutes Recht war oder ist, wenn du gerade sagst. Die Stiftungen suchen ja erstmal ihre Themen. Ne? Also ich meine, die Veranstaltung, die die Volkswagen-Stiftung gemacht hat, mit dem Titel Our Common Future, hing ja natürlich auch damit zusammen, dass sie gesucht hat nach neuen thematischen Schwerpunkten, die man dann umsetzen kann in der Forschungsförderung. Ja, nicht nur in der Forschungsförderung, aber auch in der Ausrichtung des Unternehmens, also nicht nur im Bereich der Forschung. Ja, aber viele dieser Stiftungen sind ja nicht gebunden an ein Unternehmen. Also auch die Volkswagen-Stiftung, auch wenn sie Volkswagen-Stiftung heißt, ist nicht an den Volkswagen-Konzern gebunden. Das kann man vielleicht kurz nochmal erklären, weil das viele auch nicht wissen. Die Volkswagen-Stiftung heißt nur Volkswagen-Stiftung, weil sie gegründet worden ist mit dem Geld, was plötzlich da war, als man das Volkswagen-Werk, was ja staatlich war, privatisiert hat. Mhm. Das privatisiert, eine Aktiengesellschaft rausgemacht. Das heißt, der Staat hat plötzlich Anteile verkauft und hat dafür Geld bekommen. Heute ist es oft so, also wenn jetzt sagen wir mal die Deutsche Bahn privatisiert würde, was hoffentlich nicht wird, dann steckt der Staat sich das ein und finanziert damit sein Defizit. Ja. Ende der 50er Jahre, als die Volkswagen-Stiftung gegründet worden ist, hatte der Staat, also insbesondere das Land Niedersachsen, kein Defizit. Und dann haben die gesagt, nee, das Geld kommt natürlich nicht in den Haushalt, sondern machen wir irgendwas damit. Mhm. Und dann gab es halt einige Leute, die gesagt haben, na klar, das ist so eine Fabrik, das sind Arbeiter, das Geld, was da rauskommt, muss irgendwie für die Arbeiterbildung oder Arbeiterfürsorge oder sonst was ausgegeben werden. Jetzt kam aber ein interessanter Umstand dazu, nämlich Ende der 50er Jahre. Was war das? Warum wollte man plötzlich in die Wissenschaft investieren? Mond, also hier... Noch nicht. Etwas früher. Dann der sogenannte Sputnik-Schock. Ah, stimmt. Die Sowjetunion hatte plötzlich einen Satelliten in den Raum geschossen. Ja. Und das konnte der Westen nicht. Da hatten sie alle jetzt plötzlich Angst, die Sowjetunion wird siegen. Also musste in die Wissenschaft investiert werden. Das führte ja auch dann zur Entstehung des Internets. Also auch das Internet ist sozusagen ein Ergebnis dieser Aktionen. Und da hat man gesagt, nee, nix Arbeiterkultur, wir müssen das Geld in die Wissenschaft stecken. Und dann ist eine Stiftung zur Förderung der Wissenschaft gegründet worden, die es bis heute gibt. Und die heißt zwar Volkswagen, aber vom Volkswagenwerk komplett unabhängig. Mhm. Das heißt, die fördern das, was wichtig ist, aus wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Sicht. Ja, und deshalb eben macht sie solche Veranstaltungen, um zu gucken, was denn wichtig ist. Mhm. Und das ist bei den anderen Stiftungen ähnlich. Also auch die Thyssen-Stiftung oder die Töpfer-Stiftung oder wie sie immer alle auch heißen, sind natürlich oft auch so aufgestellt, dass sie sagen, wir wollen wirklich die Wissenschaft fördern, nicht irgendwelche Unternehmensziele umsetzen. Ich meine, es gibt auch Drittmittelförderung, wo es um Unternehmensziele geht. Also ganz bekannt ist ja auch die Pharma, die Pharmaforschung. Dann geht es natürlich darum, entsprechend Profit zu machen, Patente zu sammeln und sonst was. Aber das ist ja ein ganz anderer Bereich. Ja. Also sonst, die wissenschaftlichen Stiftungen in Deutschland sind überwiegend, also bis auf bestimmte Bereiche, relativ frei in dem, was sie entscheiden. Die haben halt Geld und müssen das eben sinnvoll ausgeben. Ja. Ja, und dann muss es nach der Satzung gehen und die Satzung sieht halt vor, dass eben die Wissenschaft gefördert werden soll. Ja, also das ist hier die Geschichte. Ja. Genau. Und solche Einrichtungen, auf die muss man halt zugehen, wenn man gute Ideen hat. Ich versuche ja gerade so eine Idee zu entwickeln und dann könnte man das machen. Und ich denke, es ist auch an der Zeit, also wir haben jetzt ja bestimmte Dinge schon angesprochen, also Wirtschaftswissenschaft, Sozialwissenschaft, Kunst haben wir angesprochen, aber auch die Philosophie zum Beispiel ist gefragt. Stimmt, ja. Ja. Die darf man nicht außer vor lassen. Da geht es ja auch um das Nachdenken über die Zukunft. Und wenn man so guckt, also der Marxismus ist ja auch nicht nur wirtschaftswissenschaftlich, sondern auch philosophisch. Mhm. Aber die Ideen sind halt nicht mehr zeitgemäß, weil eben die Dinge sich geändert haben. Wir sind eigentlich, also der Kapitalismus ist im Grunde zu Ende. Wir sind jetzt in so einer Phase, die man vielleicht als Postkapitalismus bezeichnen kann. Leider gibt es in der deutschen Wikipedia dazu keinen Artikel. Die deutsche Wikipedia ist immer so ein bisschen hinterher. Also die hat Angst vor dem Spekulativen. Und Postkapitalismus ist halt ein sehr unklarer Terminus. Deshalb gibt es das nicht in der deutschen Wikipedia, aber in der englischen. Also es gibt irgend so was Neues. Und zwar besteht er schon darin, dass eben die Maschinen mehr oder weniger die Arbeit abgeschafft haben. Also wenn man heute irgendwas produzieren will, dann lässt man es besser mit Computern und Maschinen machen, weil die einfach besser sind als die Menschen. Also man will möglichst keine Menschen mehr haben. Also ist auch nicht mehr diese Geschichte, auf der der Kapitalismus beruht, dass man halt Arbeiter hat, die ihnen was verdienen, aber man kann halt einen Mehrwert herausbekommen, indem man eben die Sachen teurer verkauft als das, was die Arbeiter kosten. Korrekt. No? Und das fällt jetzt völlig weg, weil jetzt gibt es halt nur noch die Maschinen und nicht mehr die Arbeiter, die ausgebeutet werden. Also sind wir in einer neuen Phase oder steht unmittelbar bevor. Deshalb gibt es auch diese arbeitsbasierte, also viele dieser arbeitsbasierten Dinge, da sind wir dann wieder bei dem Grundeinkommen, dass halt alle Leute irgendwie Arbeit haben müssen, dass es irgendwie Recht auf Arbeit gibt, das fällt möglicherweise weg. Und deshalb muss man sich ganz neue Gedanken machen. Und da passt eben auch der Kommunismus nicht mehr. Da muss man sich ganz neue Gedanken machen. Und das muss man ja auch mal philosophisch durchdenken. Macht auch kaum jemand. Ja. Also es gibt so ein paar, ich möchte jetzt fast sagen, Spinner, also Individuen, die sich da Gedanken machen. Das sind dann vielleicht die Wissenschaftler von morgen oder die großen Philosophen von morgen. Aber das sind halt so Einzelsachen. Und da könnte man auch im Rahmen so eines Schwerpunkts Leute animieren, da mal richtig drüber nachzudenken. Ja, es ist halt, das ist richtig. Also ich mache immer so ein plakatives Beispiel, wo ich sage, jetzt stell dir vor, jetzt bist du in einem Unternehmen und machst halt eine bestimmte Tätigkeit. Jetzt wird diese Tätigkeit wegrationalisiert durch die besagten Maschinen. Dein Arbeitsplatz gibt es nicht mehr. Wer zahlt dann für dich weiter die Rentenversicherung? Ja, genau. Ja, das heißt, musst du jetzt für jeden Roboter, den du für einen Menschen einsetzt, musst du ja jetzt auch Sozialabgaben zahlen? Ja, das ist eben die Frage. Während, also diese Sache mit der Maschinensteuer ist auch kein neues Konzept. Ja. Hat natürlich den Nachteil, wenn du Maschinensteuern hast, dann bremst das die technische Entwicklung, weil dann die Unternehmer sagen, ach ja, wenn ich jetzt da noch extra Steuern zahlen muss, dann versuche ich lieber billige Arbeitskräfte zu finden, die dann ausgebeutet werden, dann hast du schlechtere Produkte und so. Also Maschinensteuer ist, glaube ich, nicht wirklich sinnvoll. Ich glaube, da gibt es noch ein Wikipedia-Artikel über Maschinensteuer. Das ist keine neue Idee. Wertschöpfungsabgabe, genau. Und ich glaube, davon ist man ab. Aber das muss man sich eben auch überlegen. Also ich will ja jetzt nicht schon alle Antworten liefern. Es soll ja offene Forschungsfragestellung sein. Vielleicht hilft ja eine Maschinensteuer. Da muss man auch nach den Argumenten vielleicht nochmal neu schauen. Also ich sehe das nicht als sinnvoll an, aber das ist halt jetzt ein Vorurteil. Ja, aber dann siehst du halt, was impliziert das Ganze wieder, ganz neue Themen, weil dann hast du auch unter Umständen auch wieder wirtschaftliche Themen, also sagst, okay, Maschinensteuer, vielleicht muss ich die ja nur in Deutschland abgeben. Was ist, wenn ich das Ganze jetzt mal im Ausland mache? Da trifft mich die Maschinensteuer nicht. Genau, also das ist alles, die Wirtschaft agiert global, alles ist global. Wir sind eigentlich auch schon globalisiert. Komplett. Ja, also wenn man jetzt sagt, was ist die heutige Epoche? Immer so, wenn man sagt Post, ist immer doof. Mhm. Aber was wirklich neu ist, ist der globale Aspekt. Also es ist eine globalisierte Welt. Und deshalb stellen sich die Probleme auch nicht mehr auf der Ebene eines Staates, sondern sie sind alle international. Wir kommen ja nicht nur auf die ganzen Probleme. Also man kann das Klima, die Migration, alles, das sind Probleme, die halt nicht einen Staat betreffen, sondern alle. Deshalb muss man dringend eben auch da neue Ansätze finden, die irgendwie globaler sind. Die globalen Zusammenhänge müssen in den Vordergrund kommen und man muss sich überlegen, wie man transnationale Lösungen findet. Das ist einfach der Punkt. Also die Nation, die ja gerade wieder neuerdings so hochgehalten wird, ist irgendwie so eine Einheit, also der Nationalstaat, der ist überhaupt nicht, das ist so altertümlich. Man kann sich das ein bisschen vielleicht vorstellen im Vergleich zum 18. Jahrhundert, wo es diese ganzen Splitterstaaten gab. Da haben die Leute gesagt, jetzt machen wir was Neues, den Nationalstaat. Und war ja eine gute Idee, hat ja auch funktioniert. Ach, also war natürlich mühevoll, diese Umstellung. Und jetzt haben wir halt die Nationalstaaten, die aber auch wieder zu klein sind für die Probleme. Also müssen wir größere Einheiten haben. Nur leider sehen wir gerade im Moment diese größeren Einheiten, die man ja auch geschaffen hat, wie zum Beispiel auf europäischer Ebene, funktionieren jetzt plötzlich nicht mehr so richtig. Ja. Und deshalb muss man sich da mehr Gedanken machen. Und deshalb wäre es auch gut, wenn da mehr Forschung in die Richtung ging. Also wie gesagt, alles hängt miteinander zusammen. Also wenn man über die arbeitsfreie Gesellschaft nachdenkt, muss man auch über Demokratie nachdenken. Ja. Denn sonst, ich meine, das sind ja, gibt es solche Dystopien, gibt es ja auch, dass die Leute alles ständig feiern, aber im Grunde alles irgendwie autokratisch gelenkt wird. Ja. Und möglicherweise tatsächlich die Maschinen reagieren oder die Technokraten. Das will man auch nicht. Also Demokratie ist ein wichtiger Punkt, der damit zusammenhängt. Also ich denke, dass man nicht nachdenken kann über das bedingungslose Grundeinkommen, ohne über Fragen der Demokratie nachzudenken. Mhm. Und dann die digitale Gesellschaft. Und digitale Gesellschaft ist auch, das ist ja der Punkt. Im Grunde früher war es bei der Demokratie ja so, dass die Leute sich halt irgendwie aufs Pferd setzen mussten und hunderte Kilometer reiten mussten, um dann an irgendeiner Versammlung teilzunehmen. Ja. Heute geht das in Sekundenbruchteilen. Und wenn man die Möglichkeit hat, muss man eben auch ein System schaffen, was damit arbeitet, dass alle Leute sich beteiligen können. Definitiv. Ja. Also der Punkt ist natürlich auch dann, wo endet deine Gesellschaft? Ist deine Gesellschaft dein Haus, deine Straße, deine Stadt, dein Land? Ja. Dein Umfeld, die Nachbarstaaten, Europa oder ist es dann doch irgendwie alles? Nee. Ja, die Welt. Genau, weil das ist eigentlich. Du kannst dich ja heutzutage an Gestaltungsmöglichkeiten in aller Art, jetzt sei es kulturell, wissenschaftlich, whatever, auf dem ganzen Planeten beteiligen. Das passiert ja auch. Ich meine, welche Filme schauen wir uns dann an, welche Serien? Das sind dann meistens amerikanische, die dann eben auch aus Amerika kommen und die man auch auf Englisch anschaut. Gut, dann gibt es manchmal auch schwedische oder so, die man dann auch auf Englisch anschaut. Aber das ist schon auch völlig global. Mhm. Also jeder schaut doch hier House of Cards. Mhm. Und House of Cards ist ein gutes Beispiel für das Internationale, weil es ja eigentlich eine britische Geschichte ist, die man mehr schlecht als recht auf Amerika umgestülpt hat, was schwierig ist. Also man merkt immer noch die britischen, den britischen Hintergrund. Und das wird aber jetzt international konsumiert. Ja. Also das ist doch schon auf jeden Fall, also kulturell sowieso. Kulturell sind wir bereits eine globale Kultur. Also das ist auf jeden Fall so. Das kann auch keiner in Frage stellen. Deshalb ist auch der Nationalismus im Grunde völliger Blödsinn. Völliger Fehl am Platz. Das ist gar nicht möglich. Gell? Nicht. Also ich probiere immer, ich sage immer, gerade Leute, die vielleicht etwas braun angehaucht sind, ist ja meiner Meinung nach ja keine Einstellung mehr, sondern einfach eine Wissenslücke. Ja, natürlich. Weil das ist ja, weißt du, sowas von vorgestern an sich schon. Weil dann dürften sie sich eigentlich nicht durch diese Welt bewegen, wenn sie wirklich daran glauben. Ja. Und müssten sich eigentlich den ganzen Tag nur nackt durch die Gegend laufen, weil sie eigentlich kein Kleidungsstück anlegen können, ohne damit sie sozusagen ihre Grundsätze verletzt hätten. Ja, da können wir dann vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Da gibt es natürlich noch andere Aspekte, die da eine Rolle spielen, warum Leute sich für rechte Ideologien begeistern. Aber das ist auf jeden Fall überhaupt nicht zeitgemäß. Ja, du wirst halt aber auch merken, weil umso größer die Thematiken ansprichst und so diverser du das auch siehst als großes Ganzes, werden viele Leute auch immer sagen, nein, das ist nur so, das ist nur in diesem Bereich hier so. Das heißt, es gilt nur für mich, mein Umfeld oder dieses Land oder diesen Staat. Naja, das heißt, klar. Viele Leute wollen gar nicht diesen globalen Aspekt oder sich so weit öffnen und sagen. Die wollen einfach so sagen, wir möchten es gerne so haben, dass es irgendwie hier unter uns reguliert wird oder auf dieser Ebene und lassen dann dieses große Ganze gar nicht zu. Ja, es gibt auch eine gewisse Angst davor. Also Anti-Globalisierung. Gut, es gibt linke Globalisierungskritiker, ganz klar, aber es gibt eben auch rechte. Das sieht man auch besonders in Frankreich. Da gibt es ja diese identitäre Bewegung, also französisch Mouvance Identitaire, aber ich glaube in der deutschen Wikipedia gibt es da auch einen Artikel mit also dem Titel Identitäre Bewegung. Da siehst du ganz deutlich, die sind Leute, die halt wirklich am liebsten alles, also sich wirklich ein, also igeln wollen, also Frankreich macht die Grenzen zu, aber auch in der Region, also das ist alles Fremde ist schlecht. Ne? Ja. Und das ist eben auch überhaupt nicht zeitgemäß und das ist auch, glaube ich, eine ganz gefährliche Auffassung, weil sie dem Rechnung trägt, was sowieso schon das Problem ist, nämlich, dass viele Dinge hinter der Zeit her sind. Wir haben jetzt schon gesagt, es ist alles globalisiert, aber unser Rechtssystem ist ganz national. Ja. Und da wird aber großer Wert drauf gelegt, ja, das deutsche Grundgesetz. Ja, aber das deutsche Grundgesetz ist halt ein deutsches Gesetz. Mhm. Ja, also man muss dann gucken, wie sieht es denn auf europäischer Ebene oder international aus. Und es gibt im Grunde gar keinen Rechtsrahmen international, also europäisch inzwischen schon, allerdings ein sehr fragiler, also sehr zerbrechlicher Rechtsrahmen, der jetzt gerade an seine Grenzen stößt. Mhm. Aber international gibt's nichts. Da muss man alles über irgendwelche Staatsverträge machen und so. Oder nehme das Urheberrecht. Mhm. Das Urheberrecht ist also auch völlig veraltet, weil es überhaupt nicht der Sache Rechnung trägt, dass wir jetzt eben amerikanische Serien schauen. Mhm. Ja? Die auch zum Teil tatsächlich dann ja auch in den USA frei verfügbar sind, aber hier nicht. Dann gibt es irgendwelche Regionalcodes und so ein Zeugs und also Verwertungsrechte hier und da. Also man sieht das immer wieder, man muss nur die Tagesschau anschauen, dann kommt halt immer der Sportteil und dann sieht man da kein Bild. Ja. Weil das nicht ausgestrahlt werden kann. Ja? Weil andere die Rechte dran haben. Nee, weil es das Recht nur fürs Fernsehen gibt. Und wer schaut noch die Tagesschau im Fernsehen? Ach so, ja. Ich gucke ja gar keine Tagesschau mehr. Ja, ich tue es ja auch nicht. Mhm. Aber wenn ich solche Sendungen sehe, dann sehe ich sie also übers Internet. Ne? Und dann kommen immer diese komischen Unterbrechungen. Das ist überhaupt nicht zeitgemäß. Also wir haben da wir haben eine Rechtsgrundlage, die hoffnungslos veraltet ist. Wirklich nicht zeitgemäß ist. Man merkt ja auch, die wollen ja auch nur, also die patchen ja nur, sie denken ja nicht neu. Oh. Und man merkt auch, sie wollen gar nicht neu denken, weil zu diesem aktuellen Zeitpunkt verdienen sie zum Beispiel mit viel Geld oder verfolgt ihre Interessen oder sie müssen irgendwas nicht umstellen oder auch sich selbst nicht umstellen, sondern sie wollen im Prinzip an die Welt, die an denen vorbeizieht, sprich Weg zur Globalisierung, wollen die eigentlich stehen bleiben und in ihrem Umfeld oder ihrem Wirkungskreis einfach alles so lassen, wie es mal war. Naja, die oder Fernsehsender, die FIFA und so. Aber die sind natürlich nicht die Träger der Zukunft. Nein. Und deshalb muss sich die Politik beraten lassen durch Leute, die halt ein bisschen Ahnung von der Zukunft haben. Mhm. Deshalb muss man da dringend auch Forschung treiben, also gerade auch in der Rechtswissenschaft. Und was zurzeit an den Unis gemacht wird, soweit ich es überblicke, bin ja nun kein Jurist, aber ein bisschen kriegt man ja was mit, weil ich ja immer auch diese Sachen anschaue, die von den Stiftungen veröffentlicht werden. Mhm. Die Forschungsprojekte sind da alle nicht zukunftsorientiert. Da geht es um klein, aber niemand überlegt sich, wie jetzt das Rechtssystem, das globale Rechtssystem aussehen soll. Also wenige Leute, es gibt solche Leute, ist ja klar. Aber die muss man halt stützen. Deshalb sage ich ja, es braucht so einen Forschungsrahmen, damit die Leute, die sich da die Gedanken machen, eben noch bessere Möglichkeiten haben, sich Gedanken zu machen und sich eben auch zu vernetzen mit anderen. Und ein nächster Punkt. Mobilität. Ja. Das war übrigens auch etwas, was auf der Our Computer-Tagung ein bisschen zu kurz gekommen war, aber das, man muss sich denken, 2010 war das noch nicht so das Thema. Jetzt ist es aber das Thema, also Elektromobilität und all sowas. Ne? Da wird viel zu wenig gemacht. Ne? Ist ja gerade wieder IAA, gell? Ja, weil da gibt es dann so einzelne Firmen wie Google und so, die haben es raus eigentlich. Vielleicht sollten die auch diesen Forschungsrahmen hier finanzieren. Aber das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Und mit der Mobilität hängen wieder andere Dinge zusammen. Umwelt, Klimawandel, mhm, ne, ist ein Punkt. Und wenn man aber über Mobilität spricht, dann, also Migration ist auch ein Aspekt von Mobilität. Ja. Also ist man auch sofort dabei. Und Migration hängt natürlich mit dem Klimawandel zusammen. Wir wissen ja inzwischen, dass im Grunde die Massenflucht aus Syrien mit dem Klimawandel zu tun, mhm, hat in ihrem ursprünglichen Ausgangspunkt. Also Migration und Klimawandel hängen zusammen. No? Dann die Frage des Wassers. Wasser ist halt ein wichtiger Punkt, Zugang zu Wasser. Ja. Wenn der fehlt, dann wird natürlich, werden die Leute weg gehen, wo sie kein Wasser mehr finden. Da kann keiner leben. Also noch mehr Migration. Die ganze Frage mit den Ressourcen, also Wasser ist ja eine Ressource, aber es gibt ja noch andere, ist auch nicht zu Ende gedacht. Mhm. Da sind wir auch in so einer Situation, wo wir immer noch die Ideen, ich meine Öl, mhm, der Verbrennungsmotor, wann ist der entstanden? Ende des 19. Jahrhunderts. Ja, ja. Wir denken immer noch in diesen Kategorien. Ja. Das 19. Jahrhundert hat uns sehr geprägt, aber wir müssen da endlich mal da wegkommen. Also ich möchte gerne bei dem Thema ganz kurz Elektromobilität, ja, bleiben, weil ich da ein paar Gedanken habe, die vielleicht ganz gut veranschaulichen, für was für Probleme wir haben, weil ich finde, das ist ja gerade Deutschland mit, weißt, ja, der Wirtschaftsmotor, Automotive-Branche, die verspürt es ja ganz deutlich, mhm, und da sehen wir ganz deutlich aus dem, kann man vielleicht sagen, aus dem Land, wo wirklich das Auto erfunden wurde und wo die Wirtschaft sehr, sehr dran hängt, ist keiner bereit, diesen Schritt zu gehen, da ins, einfach umzudenken. Also Auto 2.0 ist hier zwar angedacht, aber da siehst du genau in diesem Beispiel, was ganz schön zeigt, wie es beim Rest auch ist, man möchte sich dann nicht in die nächste Phase begeben. Mhm. Ja, man denkt klein, klein, man probiert seine Technologie, genau, die man hat, einfach weiter zu optimieren, statt neu zu denken. Mhm. Ja, es gibt mehr Patente für den Verbrennungsmotor, ja, gab es dieses Jahr, als für Elektromotor, genau. Das glaubt man gar nicht. Also wenn das jemand erzählt, denkt man immer nur, wieso? Das ist nicht nachvollziehbar. Und irrational. Du siehst auch, also auch darum an dem Beispiel wiederum zu bleiben, dass die Politik ist komplett auch auf diese Thematik eingefahren. Das heißt, wenn da irgendwo ein großer Automobilhersteller hustet, dann kommt gleich die Politiker und sagen, oh mein Gott, wir müssen hier gleich retten, ermöglichen, Gesetze ändern oder sonst irgendwie was. Ja. Und vernachlässigt dann wiederum die ganzen Umwelt- oder sozialwissenschaftlichen Aspekte, ja, wo man sagt, okay, warum zu jedem Preis? Warum fördern die natürlich schon die Mobilität, sprich jetzt vielleicht im Fall des Verbrennungsmotors, aber nicht fördern auch andere Technologien? Ja. Also ich finde an diesem Mobilitätsbeispiel, da zeigt ja, so den Hintergrund. Man könnte nur darüber sprechen. Ja. Da zeigt sich auch wieder die interdisziplinäre Verknüpfung. Ja. Denn auch da müssen die Rechtswissenschaftler ran. Natürlich. Wie ist das mit der Haftung, ja, bei selbstfahrenden Autos? Natürlich. Ja. Und das sind halt die wichtigen Fragen, die jetzt gelöst werden müssen. Denn morgen, also metaphorisch gesprochen, ist das selbstfahrende Auto da. Ja, und dann fallen sie alle aus allen Wolken. Und gut, dann gibt es hoffentlich irgendeinen Bachelor, der da seine Bachelorarbeit drüber geschrieben hat und dann große Karriere machen kann. Ne? Aber es ist doch wirklich, das muss doch der Forschungsschwerpunkt sein. Ne? Du siehst aber, dass viele Leute auch Erfahrung und Wissen haben aus dieser, ich nenne es mal, alten Welt, und probieren die jetzt eins zu eins auf die neue Welt umzumünzen. Und das geht halt nicht. Wir bleiben bei dem Beispiel selbstfahrende Autos, ja, und Haftung im Schadensfall. Ja. Würdest du die alte Welt gar nicht kennen und würdest sagen, hallo, Herr junger Jurist, du kommst jetzt gerade von der Uni, bedenk mal das Thema, es gab bis dato noch keine Mobilität. Du bist jetzt der erste Mensch, der erfunden hat, wie so ein Auto funktioniert, und stell dir vor, da ist ja gar kein Verbrennungsmotor drin, sondern das fährt von ganz alleine. Ja. Ja? Und jetzt stell dir vor, dieses von ganz alleine macht jetzt ein Problem. Wie würdest du das Thema lösen? Ja. So muss man das rangehen. Und ja, nicht, klar. Und nicht, das ist eine einfache Sache. Letztlich, deshalb macht es ja keiner, weil es auch nicht so spannend ist. Ist natürlich klar, dass vom Ursacherprinzip gilt. Mhm. Ja? Wenn der jemanden umgefahren hat, weil er schlecht programmiert worden ist, dann kann natürlich unmöglich einer der Insassen, denn das sind ja nur noch Insassen, genau, haftbar gemacht werden dafür. Ne? Das heißt, auch der Halter kann nicht haftbar gemacht werden, weil der Halter ja nun schon gar nichts dafür kann. Es muss natürlich jemand da sein, der aufkommt für den Schaden. Natürlich. Es ist ja jetzt auch so, dass der Halter manchmal einspringen muss, wenn da nichts anderes ist. Mhm. Aber wenn es ein Programmierfehler war, na, dann muss man halt die Programmierer dann haftbar machen. Genau, dann fängst du aber wieder ein ganz neues Themengebiet an aufzureißen, weil auf einmal verschmilzt IT und Mobilität. Ja, und aus dieser Traditionsbranche kannst du ja gar nicht das verschmilzen lassen. Du siehst ja, da brauchen wir auch Forschung. Denn der jetzige Programmierer programmiert ja, indem Bugs einfach hingenommen werden und später werden die Bugs irgendwie eliminiert. Man ist aber schlecht, wenn halt all diese Bugs immer sofort Menschenleben kosten. Genau. Und dann muss man sich schon wirklich gute Gedanken machen. Ne? Mhm. Aber das kriegt man natürlich auch hin, indem man gewisse Iterationen dazwischen macht, dass dann auch Bugs wirklich ausgeräumt werden. Aber wie man das im Einzelnen macht, da muss eben einfach auf der einen Seite muss die IT forschen, wie man das dann besser macht. Aber auch die Rechtswissenschaftler, die müssen da auch informiert sein. Ja. Das heißt, du brauchst da wieder eine interdisziplinäre Verknüpfung. Ja. Das geht gar nicht anders. Also wirklich das Thema Elektromobilität ist, nicht Elektromobilität, autonome Autos, das war ja der Punkt. Elektromobilität ist das eine, das ist ja weniger problematisch, aber eben die selbstfahrenden Autos, die autonomen Autos. Wie sollen die jetzt heißen? Nicht Autos, sondern Automos? Nicht Automos. Irgendwie hat doch jemand so ein Kunstwort vorgeschlagen für selbstfahrende Autos. Naja, wie auch immer. Das ist natürlich ein ganz komplexes Problem auf verschiedenen Ebenen und die muss man sich halt anschauen. Und auch da muss es dann wieder internationale Lösungen geben, denn so Autos sind schnell mal über eine Grenze gefahren. Ja. Und dann muss es da auch eine Lösung geben. Es kann natürlich nicht sein, dass, was weiß ich, ein Software-Bug woanders mehr bestraft wird oder verzeiht wird als im eigenen Land. Gell? Ja. Oder was ist passiert heute alles global? Du packst dein Auto auf eine Fähre drauf und fährst auf einen anderen Kontinent und packst es da aus und fährst los und genau, passiert das was. Passiert. Was dann? In Kalifornien wird man die Sache schnell in den Griff bekommen. Und dann läuft das ja in den USA immer so, dass die anderen Bundesstaaten unter dem Druck sich auch anpassen. Dann gucken die, wie ist in Kalifornien. Ja, machen wir jetzt mal auch so. Und oder anders, aber es geht dann relativ schnell. In den USA muss das ja immer auch mit Einzelstaaten Lösungen gemacht werden, aber die haben es halt einfach, weil sie das seit 200, 300 Jahren machen, haben sie das raus, das geht. Ja, und jetzt kommt der mit seinem selbstfahrenden Auto nach Europa. Ja. Und dann, das kennen wir ja gar nicht, ne? Ja. Und das wird kommen, weil du siehst ja auch, dass momentan die selbstfahrende Autoindustrie nicht aus dem Autoführerland Deutschland kommt, sondern mittlerweile auch vor allem auch aus ganz anderen Branchen. Das heißt, Firmen, die früher nie Fahrzeuge gebaut haben, sind jetzt Spitzenreiter im Bereich von Fahrzeugbau. Also wer hätte sich denn vor 50 Jahren gedacht, dass einer der deutschen großen Premiumhersteller von einem, sag ich mal, von einem Zahlanbieterhersteller, also der irgendwie Geldtransaktionen übers Internet ermöglicht, seine Technologien komplett in den Schatten stellt. Ja. Und ich habe nie gedacht, dass, also im Anfang, ich sag's mal ganz platt, dass eine Bank das bessere Fahrzeug baut als ein traditionsreicher Automobilhersteller. Mal so ganz platt gesagt. Und dieser Wandel. Tesla ist eine Bank. Der hat auch mal Elon Musk hat auch mal PayPal. Ach so, PayPal, genau. Genau. Und darum. Stimmt, der kam von PayPal. Kam von PayPal, genau. Und hat dementsprechend, also ganz platt gesprochen, ne? So ist es halt. Und das lässt halt momentan auch die Gesellschaft gar nicht zu, dass man sich vorstellen kann, dass unter Umständen jemand in Anführungszeichen branchenfremdes ein besseres Branchenprodukt herstellen kann als die Branche selbst. Mit allem, was dazugehört, der ganzen Branchenverband und die ganzen Rechtssysteme, die drauf aufgebaut sind. Das ist das Geschäftsmodell von Apple. Das haben ja viele noch nicht entdeckt. Das Geschäftsmodell von Apple ist nicht Computer zu bauen oder Telefone zu bauen. Das ist halt einfach marodierend andere Geschäftszweige völlig umzukrempeln. Ja. Wir haben das gemacht. Der iPod, das war ja. Warum macht Apple ein iPod? Ja, damit haben sie die ganze Aber die Musikindustrie ist sowas von hops genommen. Ja. Also es gibt eigentlich keinen nennenswerten Konkurrenten mehr von Apple. Ja. Ja. Nächster Schritt war dann plötzlich Telefon. Ja. Also ich kenne noch einen, also kann man ja auch mit Namen nennen, Tim Pritlove, hat mir mal gesagt, da waren wir unterwegs zu einer Veranstaltung von New Thinking, wo es irgendwie über Pornografie ging oder sowas. Auf dem Weg dahin, da war damals der iPod halt neu. Mhm. Das ging halt auch los mit dem Podcast. Und da hat er gesagt, also, da habe ich gesagt, na, das nächste Apple-Produkt wird ja wenigstens im Netz hängen. Mhm. Am Telefon war ja nicht zu denken. Wenigstens im Netz. Da hat er gesagt, nein, das wird nicht kommen. Das ist doch gerade der Vorteil, dass man damit nicht ständig im Netz hängt und so. Mhm. Ja, aber es kam Telefon. Also wir hatten beide Unrecht, aber er hatte Unrechter als ich, wenn man das so sehen will. Dann kam das Telefon, aber es kam unmittelbar danach. Ein halbes Jahr später war das Telefon plötzlich da. Und jetzt ist Apple der führende Smartphone-Anbieter. Zwar gibt es mehr Smartphones mit dem Android-Betriebssystem, aber die kosten da nichts. Mhm. Also Apple ist da führend. Ein völlig anderer Wirtschaftszweig. Ja. Jetzt bei TV weiß ich ja nicht, ob sie die Kurve kriegen und auch alle anderen rausdrängen. Da bin ich noch nicht so sicher. Da denke ich, ist auch Netflix sehr viel weiter und auch besser aufgestellt. Auch vielleicht werden die aufgekauft von Apple, keine Ahnung. Auf jeden Fall, der nächste Punkt ist das Auto. Also wenn der Apple Car kommt, dann würde ich sagen, Zeit, VW-Aktien abzustoßen, weil da nichts mehr zu holen ist. Du siehst es das ja. VW wird so untergehen wie Nokia. Mhm. Genau. Die das werden ist ja mal von Microsoft dann vielleicht noch am Leben gehalten werden. Ja. Also kurze Zeit. Du siehst es ja, den ersten Schuss vor dem Bug, der wirklich sehr, sehr dicht eingeschlagen ist, war ja, wie gesagt, Tesla. Mhm. Ich kann es nur aus eigener Erfahrung sagen, wenn du mal in so einem Tesla drin gesessen hast und bist damit gefahren und du setzt dich dann anschließend in dein wirklich modernes Auto eines deutschen Premium-Herstellers, das vielleicht jetzt maximal 2 Jahre alt ist, fühlst du dich wirklich wie Auto 1.0. Ja, ja, klar. Du hast so richtig gemerkt, das andere ist Auto 2.0. Und warum? Weil genau, da haben sie halt die Leute, die halt neu gedacht haben und nicht haben angefangen, eine Kutsche neu zu erfinden, sondern haben einfach diesen technologischen Step gewagt auch, gell? Mhm. Statt dass da jetzt irgendwelche Aktionäre hinten dran standen und sagen, wenn das floppt, dann geht unser ganzes Unternehmen den Bach runter. Naja. Sondern wir sind halt traditionsmäßig halt auf Verbrennungsmotor und haben da unsere Kompetenz und können da alles und sagen, sind eh die Besten. Mhm. Und dann kommt jemand, der, wie gesagt, noch nie vorher ein Auto gebaut hat und sagt, ich kann das alles viel, viel besser. Naja, naja. Ja, das selbstfahrende Auto ist dann nochmal einen Schritt weiter. Genau. Deshalb also auch Tesla ist vielleicht nicht der letzte Punkt, obwohl ich Tesla-Aktien auch gekauft habe, weil mich das überzeugt hat. Also Volkswagen-Aktien und meine Mutter. Ich habe Tesla-Aktien. Also ich glaube schon, dass es ganz gut ist, da auch ein bisschen mitzugehen. Gut, ich rede jetzt dauernd über Aktien. Also ich habe halt immer ganz wenig Geld angelegt, weil ich ganz wenig Geld habe. Also ich bin jetzt nicht so der Großaktionär, deshalb werde ich damit auch nie reich werden. Aber einfach, weil ich der Meinung bin, dass diese Firmen einfach mehr Zukunftspotenzial haben als die anderen. Aber gut, es sollte nicht so sehr um Meinungen gehen. Ich denke, es sollte eben auch darum gehen, solche Bereiche, auch den Bereich Mobilität, interdisziplinär zu erforschen. Und da habe ich vielleicht auch viele Vorurteile. Das kann auch durchaus sein, dass am Ende die Leute doch lieber selber fahren wollen und keine selbstfahrenden Autos haben wollen oder so. Das kann auch passieren. Wenn das Spaß macht da im Tesla, mit einer möglichen Unterstützung dann doch eben selber zu fahren, warum denn nicht? Also, aber es geht ja nicht so sehr um die Leute, die irgendwie ein eigenes Auto fahren wollen, sondern es gibt ja noch Gütertransport und so. Und, ja, und dann kommt auch das Thema wieder auf, ein gesellschaftliches Thema, Autos besitzen. Muss man heute noch als Statussymbol dann zum Beispiel ein Fahrzeug überhaupt besitzen? Nee, ich glaube, die Zeit ist vorbei. Also die Zeit des Privatautos, ich meine, das ist ja ein wichtiger Punkt, das greifen wir schon wieder vor, aber es hängt halt alles miteinander zusammen. Ja. Die Autos sind ja in Deutschland ein wichtiger Punkt auch, wo Geld vernichtet wird. Also die Leute kaufen sich halt einen Neuwagen, der Wertverlust ist immens, dann fahren sie den 3 oder 4 Jahre, dann ist im Grunde dieser Wertverlust eingetreten. Und im Grunde ist das eine ganz dumme Idee. Also wirtschaftlich ist es eine dumme Idee. Und es ist auch aus praktischen Erwägungen und wahrscheinlich auch gesellschaftlich eine dumme Idee, Weil es ist doch besser, du nimmst immer das Auto, was du gerade auch brauchst. Ja. Manchmal braucht man halt einen Transporter, genau. Manchmal halt einen kleinen Wagen. Manchmal reicht es auch, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Das heißt also, der intelligente Umgang mit Autos, und der wird sich halt in Zukunft dann wahrscheinlich auch durchsetzen, ist tatsächlich einer, wo du die Autos mietest. Und ich denke, das sagen ja auch schon die Experten, dass dieses Mietwagenkonzept gerade in den Städten sich nach und nach durchsetzen wird. Ja. Du hast so viele Vorteile. Du brauchst keinen Parkplatz suchen. Also ich sehe das ja bei mir. Ich fahre ja auch nicht mehr Auto. Und selbst wenn ich mal mit dem Taxi fahre, das ist dann unter Umständen bequem. Ich muss auch nicht um den Parkplatz kämpfen. Ich fahre viel mit dem Taxi und trotzdem kommen da nicht wirkliche Summen zustande am Monatsende. Also fast nie über 100 Euro. Mhm. Und wenn ich jetzt ein Auto rechne, ja, mit was dafür laufende Kosten sind, natürlich. Dann sind das aber, ist das aber deutlich mehr. Ja. Ja. Also dann ist doch besser, wenn ich mir mal ein Auto leihe. Ich bin ja zwangsweise auch bei Flinkster, weil ich die Bahncard 100 habe. Mhm. Also wenn ich jetzt wirklich ein Auto bräuchte, könnte ich zum Flinkster-Parkplatz, der ist auch in meiner Straße. Also ich brauche nicht mal irgendwie weit zu laufen. Und dann habe ich da einen Flinkster. Ja. Ja. Also, oder was weiß ich, da habe ich jetzt eine Marke genannt, gibt ja andere Autos, die sicherlich auch gerade in der Nähe zu finden sind mit jeder App. Also, ja. Ich finde, wenn du gerade sagst, Stichwort App, da sieht man auch wieder diesen Wandel und wer es einfach verpasst hat. Mhm. Ich habe gerade die Tage so eine Grafik gesehen über Firmen aus der, ja, ich sag's einfach mal, New Economy. Ich finde dieses Wort auch total schrecklich. Ja, vor allen Dingen ist die New Economy nicht mehr new. Das ja, genau. Lange her. Aber das wird ja noch teilweise von den Leuten ja so benutzt. Da gab es ein Foto, in dem gesagt wurde, hat die Firmen einfach mal, waren jetzt irgendwie 4 oder 5 dabei. Ich kann mal so ganz grob mal sagen, was da. Achso, guckst du, ob die Steckdose. Nee, die ist nicht drin. Ja. Ah, deshalb. Ich denke, warum lädt mein Dings hier nicht? Ja, ja, ich mache das gleich mal. Es muss leider geladen werden. So, jetzt wieder. Es gab so ein Foto über so 5 Firmen halt. Und da schreiben die halt über zu Uber, diesen Taxiderivat, das ist auch ja ein gesellschaftliches Thema, Uber und Deutschland, gell? Ja. Uber USA und in anderen Ländern. Dann haben sie gesagt, ja, the world largest taxi company owns no vehicles. Ja. Ja. Hättest du mal das jemand vor 50 Jahren mal gesagt, hättest du gesagt, pass auf, du kannst nur ein guter Logistiker werden, wenn du den Fuhrpark voller LKWs hast, genug Personal, die flexibel sind, du am besten niemals Stillstand hast und die maximalsten Lagerkapazitäten plus Flexibilität in dem Rumfahren, um eigentlich ein Logistikunternehmen zu betreiben. Ja. So war der Gedanke. Ja, aber auch da hat es niemand richtig beforscht. Ja. Denn ich meine, jetzt sagen die Leute, ja, rechtlich geht das gar nicht und das sind natürlich Scheinselbstständige und so. Klar, alles klar. Also wahrscheinlich wird Uber da auch Schwierigkeiten haben, nicht nur in Deutschland. Aber dass es mit Hilfe von Apps und Computern in Zukunft immer mehr solche Vermittler geben wird, die keine Angestellten mehr haben, das lässt sich nicht aufhalten. Ja. Und gerade wenn man sich anschaut, wie sieht Arbeit und Leben, Leben und Arbeit im 21. Jahrhundert aus, da muss man eben gucken, wie ist das mit der Vermittlung? Ne? Das ist übrigens nochmal ein Aspekt, den ich auch ansprechen wollte. Jetzt sage ich mal was gegen das bedingungslose Grundeinkommen. Aber wir wollen es ja offen halten und es sollen ja auch Forschungen geben. Ja. Ich glaube, dass es eine Alternative zum bedingungslosen Grundeinkommen gibt. Und zwar nenne ich das Strichliste. Mhm. Wir könnten auch das verlinken, die Strichliste vom Hackerspace Bamberg. Nämlich folgendes, wir hatten ein Gespräch, du und ich, und dabei ist mir was aufgefallen, aber erst nachher, als ich über unser Gespräch nachgedacht habe, irgendwie in schlafloser Nacht. Also, Erfa Mannheim hat gesagt, wir fahren auf das Chaos Communication Camp. Mhm. Wir gucken, wir kaufen gemeinsam ein, wir müssen ja alle essen. Wir legen das um. Ja. Da gibt es einen Pauschalbetrag, alle zahlen sozusagen die Flatrate und dann kriegen sie Essen. Ja. So. Hackerspace Bamberg hat gesagt, wir haben hier ein tolles Programm. Mhm. Das heißt Strichliste. Mhm. Da können sich die Leute immer Sachen buchen. Also wie so eine Strichliste. Ich habe so und so, aber immer automatisch so und so viel Bier getrunken. Ich habe so und so viel Brötchen gegessen und so. Und es wird alles einzeln berechnet. Mhm. Und das sind zwei Herangehensweisen. Und das ist, kann man, glaube ich, auf die Gesellschaft übertragen. Und die Strichliste ist sozusagen die Alternative zum bedingungslosen Grundeinkommen. Nämlich alles wird verrechnet. Ja. Braucht man zwar eine ungeheure Rechenleistung, aber auch Rechenleistung ist ja jetzt auch nicht mehr das Problem, gerade in der Zukunft. Und alles, was irgendjemand macht, na, da gibt es halt so eine Strichliste dann. Mhm. Ja, also, es wird ja natürlich auch viel sowieso vermittelt über Apps. Mhm. Das heißt, du hast es sowieso schon irgendwo verbucht. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, meine Kinder und die von den Nachbarn irgendwie zum Klavierunterricht fahre, ja. Ja, dann wird verbucht hier Klavierunterricht, meine Kinder, Kinder der Nachbarn. Und irgendwie kommt dann Geld irgendwo her. Also muss man dann sehen, wie wer da wie einzahlt und so. Aber so wird dann eben alles verrechnet und dann ist eben tatsächlich auch diese häusliche Arbeit, kulturelle Arbeit, alles kann man ökonomisieren und aufrechnen. Mhm. Hat einer ein schönes Bild gemalt und dann wird dann gesagt, okay, da gibt es halt irgendwie dann die VG Bild oder was. Mhm. Er kann das zwar nicht verkaufen, kriegt aber dann irgendwie da 20 Gummipunkte für das gemalte Bild und das wird ihm dann irgendwie verrechnet mit der App und dann hat man da auch wieder irgendwie Geld geschaffen. Oder Mittel zur Verfügung. Also, das heißt, wenn er jetzt nächstes Mal sich ein T-Shirt kaufen möchte, geben ihm da von diesen 20 geschaffenen Gummipunkten, geht ihm drei Viertel einer weg. Das wird über so eine Parallelwährung laufen, irgendwie so. Es wird irgendwie schon gehen. Also von mir aus auch über Geld. Auf jeden Fall wäre das die Alternative zum bedingungslosen Grundeinkommen, nämlich dass wirklich alles durchökonomisiert wird. Eben auch die Hausarbeit, Kinderbetreuung, das Abtrocknen nach dem Essen und so. Ja, man macht das ja meistens für mehrere, die müssen ja sozusagen alle was einzahlen und dann wird alles ökonomisiert. Ja, also wenn genügend Rechenpower da ist, also mindestens in einem Teil der Welt, das ist auch noch das Globalisierungsproblem, was machen die anderen? Kann man alles verrechnen, da braucht man kein bedingungsloses Grundeinkommen, weil alles verrechnet wird. Aber der Punkt ist, will man denn alles auch verrechnen? Ja, das ist eben die Frage. Ja. Das ist jetzt genau der nächste Punkt, da brauchen wir dann wieder die Philosophen. Mhm. Ist das erstrebenswert, wenn alles durchökonomisiert ist und alles kommerzialisiert, wenn man nichts mehr freiwillig machen kann, wenn es auch eigentlich keine Sharing-Economy mehr gibt? Nee, das ist dann... Sondern alles irgendwie verrechenbar ist. Ich meine, spätestens dann kommt man vielleicht auf die Idee, dass immer auch das Grundeinkommen das Bessere ist. Aber wenn man das wissenschaftlich angeht, muss man erstmal gucken, was sind denn die Konsequenzen? Wie sieht das hier aus? Wie sieht das da aus? Ja. Dann, und da brauchen wir halt wieder die Politik, muss man halt eine Entscheidung treffen, was einem lieber ist. Ne? Und da kommen natürlich andere dazu, andere Aspekte dazu. Ja, die Frage ist ganz kurz zu deiner Politikgeschichte. Wer wären in diesem Punkt die Politik? Ist es Politik im globalen Level? Ist es Politik Landesebene? Ist es europäische Ebene? Da fängt es ja auch an zu verschwimmen. Ja, klar. Was ist, wenn du dich jetzt, bleib mal dem Beispiel, vorhin hatten wir es über amerikanische Serien gehabt. Mhm. Jetzt hast du deine 20 Gummipunkte in Deutschland erwirtschaftet und gehst jetzt in die USA zum Urlaub machen und willst einen Burger essen. So, kannst du deine 20 Gummipunkte dann irgendwie einlösen? Ja, möglicherweise. Naja, ich denke, diese Verrechnung in Form dieser Strichliste, das ist nochmal eine andere. Jetzt hänge ich mich selber aus dem Fenster. Also da würde ich auch sagen, muss das mal geforscht werden. Das macht am Ende kein Staat. Das macht am Ende PayPal oder so. Das ist, da müssen wir das auch noch in die, ja. Das kommt beim Thema Demokratie. Dann ja, jetzt. Ja. Wie werden eigentlich, wie kann man garantieren, dass eine Gesellschaft noch in ihrer politischen Organisation demokratisch ist, wenn irgendwie praktisch der Staat ganz schwach ist und alles nur noch von irgendwelchen Unternehmen geleitet wird. Das ist natürlich auch nochmal die Frage. Ne? Aber ich denke schon, dass möglicherweise diese ganze Verrechnung und sogar, wenn man sich für ein Grundeinkommen entscheidet, die Auszahlung des Grundeinkommens nicht vom Staat gemacht wird, sondern von anderen Institutionen, die möglicherweise privatwirtschaftlich sind. Jetzt hänge ich mich mal weit aus dem Fenster raus. Ich war ja als Kind, habe ich sehr, sehr viel Star Trek geguckt. Ja. Und dementsprechend. Da müssen wir drauf kommen. Dementsprechend habe ich gesagt, eigentlich, ich hätte auch mal von meinem Lehrer, glaube ich, gerade im, ich weiß nicht, wie hieß denn der eigentlich, der Unterrichtsfeld, hieß der Wieso? Wirtschafts- und Soziales? Ich weiß gar nicht mehr, wie das Fach hieß. Hatte ich auf jeden Fall tierisch einen Anranzer bekommen, als ich dann gesagt habe, genau dieser Aspekt und sagte, warum machen wir das alles mit den ganzen Ländern und Leuten und Kulturen und bla und Geld und die ganzen Probleme, die wir haben. Das ist doch total kaputt, das System. Mhm. Warum ist es nicht wie bei Star Trek? Es gibt da eine, die Vereinten Föderationen der Planeten und da gibt es kein Geld. Mhm. Da gibt es genau, also das sind die Probleme, die wir, über die wir heute reden, eigentlich alle gelöst. Mhm. Ja gut, aber es muss verrechnet werden oder es muss tatsächlich Pauschalen geben, denn also die Frage ist, ob man wirklich eine Gesellschaft schaffen kann, in der sich jeder einfach nimmt, was er haben will. Das, ja, das geht, wenn die Sachen also unbegrenzt vorhanden sind. Ja, oder es eine Kulturpolitik gibt, die das zulässt. Hm. Naja, also mit kulturellen Dingen ist das wahrscheinlich sogar möglich. Ja. Aber wenn es um irgendwelche Sachen gibt, bei der die Ressourcen knapp sind und sagen wir mal Wasser, mhm. also Benzin lassen wir mal da, an der Seite und Energie durch die Sonne und wie auch immer, da gibt es auch wahrscheinlich unbegrenzte Ressourcen am Ende, wenn man das richtig erforscht hat. Aber Wasser... Glaube ich auch. Also ich glaube, Wasser wird genauso ein geringes Problem sein. Wie denn? Wir werden irgendwie per Verfahren, die noch nicht erforscht sind, auch wieder Wasser generieren können. Das wird genauso generierbar sein wie Energie. Aber du könntest mal die Flasche her generieren und das Wasser, weil ich mein Glas ist nämlich leer, dass ich auch mal wieder was generieren kann. Ja, daraus macht man mich Gedanken. Wenn der Klimawandel sich verändert, dann werden wir dann irgendwo in Norddeutschland den Weinbau machen können. Aber dann fängt es schon in Süddeutschland an. Deine Heimatregion Pfalz wird dann auch verölen, weil es so heiß ist. Da wird natürlich die Forschung wieder uns Rebsorten, wieder Rebsorten präsentieren, die natürlich dagegen resistent sein werden. Könnte sein. Aber... Also die Synthese von Wasser, das wird auf jeden Fall teuer sein. Weil du doch Energie brauchst. Also Energie mag zwar zur Verfügung stehen, aber sie muss dann doch auch hergestellt, verteilt werden. Also ich wäre da jetzt nicht so optimistisch. Also das ist mit dem Wasser und 7 Milliarden, vielleicht dann 12 Milliarden Menschen, das ist, glaube ich, schon ein Problem. Wir werden Planeten finden, die nur aus Wasser bestehen. Na gut, ja. Und dann werden die Ressourcen, weil Fliegen nichts mehr kosten wird, weiterverteilt. Ja, man weiß es nicht. Also, ich will noch mal kurz auf die Tagung zurückkommen. Da gab es ja so ein Resümee. Das habe ich auch dargestellt in einem, das habe ich auch schon mal diskutiert in einem Vortrag, den ich gehalten habe. Der muss auch irgendwo in der Link hier drin sein. Über freies Wissen. Ach ja, freies Wissen, genau. Also, dort auf der Tagung wurde gesagt, die großen Probleme des 21. Jahrhunderts sind Wasser, Zugang zu Wasser, der Klimawandel, Migration wurde auch erwähnt, aber das hängt ja mit dem Klimawandel zusammen, und Fundamentalismus. Ja, das da, also religiöser Fundamentalismus. Das ist übrigens auch interessant, da war ich auch in einem Vortrag über Religion. Es gab eine Sektion über Religion. Das fand ich ganz interessant, da habe ich gedacht, gehe ich mal hin als nicht religiöser Mensch. Und das war wirklich interessant. Da waren habe ich auch Sachen gelernt, die ich nicht wusste. Zum Beispiel, man denkt bei Fundamentalismus, ach ja, die Moslems, die fundamentalistischen Moslems, die Islamisten, oh, ganz furchtbar. Ja, aber das sind gar nicht die am schnellsten wachsende religiöse Gruppe. Mhm. Am schnellsten wachsende religiöse Gruppe ist die Pfingstbewegung. Das sind also Evangelikale, insbesondere in Lateinamerika. Okay. Es ist sogar so, dass in Brasilien praktisch, also Brasilien ist traditionell katholisch, da ist es praktisch umgedreht worden. Also in Südamerika sind die total im Vormarsch. Und das ist natürlich eine schwierige Gruppe, weil die natürlich auch so Sachen vertreten wie Kreationismus und so. Also das ist wirklich problematisch. Also die wachsen sehr stark. Da kann man auch drüber nachdenken, warum das passiert. Und das ist halt auch ein großes Problem des 21. Jahrhunderts. So, wir können gleich auf den Fundamentalismus nochmal eingehen. Ich will nur jetzt sagen, das wurde festgestellt als die großen Probleme des 21. Jahrhunderts. Und ich war nicht einverstanden, weil ich denke, dass man das eigentliche, den eigentlichen Punkt übersehen hat dabei. Und das ist tatsächlich der Zugang zu Wissen. Also den freien Zugang zu Wissen. Freier Zugang zu Wissen, deshalb freies Wissen, habe ich ja das Kapitel auch überschrieben, freies Wissen. Das ist das, worauf es ankommt. Denn selbst wenn Wasser da ist, wenn ich nicht weiß, wie ich einen Brunnen baue, weil mir das keiner sagt, weil ich das nirgendwo nachschlagen kann, beziehungsweise weil möglicherweise dann auch noch mein Brunnenbau durch Patente irgendwie verhindert wird, dann habe ich nichts von dem Wasser. Beziehungsweise wenn ich es nicht richtig mache, dann fließt das Brauchwasser in das Frischwasser und dann ist alles verdorben. Beim Klimawandel, wenn ich nicht an die Informationen rankomme, wie sich das entwickelt, dann kann ich da nichts forschen, kann ich nichts ändern, kann ich gar nichts machen. Also da ist, bei Klimawandel geht es vor allen Dingen ums Wissen. Und gerade, dass eben das auch so ein bisschen, dass die Leute im Dunkeln gelassen werden über den Klimawandel, ist auch ein großes Problem. Und selbst beim Fundamentalismus. Leute werden ja auch fundamentalistisch und Kreationisten und sonst was, weil sie nicht genügend Bildung haben, würde ich mal sagen. Das ist nicht der einzige Grund. Ein anderer Grund ist, dass sie halt existenziell bedroht sind und dieser Zuflucht in das Transzendentale ist natürlich ein gewisser Trost und auch ein Schutzmechanismus. Damit hängt das zusammen, dass Leute einem Fundamentalismus anheimfallen. Aber Bildung hilft da auch, die Leute vor sowas zu schützen. Definitiv. Also das ist wirklich der freie Zugang zum Wissen, also freies Wissen. Aber damit hängt auch das Patentrecht zusammen, haben wir gerade schon angesprochen beim Wasser, beim Brunnenbau. Aber auch das Urheberrecht, damit ich überhaupt Dinge verbreiten kann. Und das wird ja jetzt alles noch viel wichtiger in einer globalisierten Welt. Ja, und da gibt's halt in Europa und in den USA irgendwelche Erkenntnisse, die kann man aber woanders nicht nutzen. Oder die Pharmabranche nimmt ganz viel Geld und in armen Ländern kann man sich die Medikamente nicht leisten. Das darf ja alles nicht sein, weil es eigentlich unmenschlich ist an der Stelle. Und deshalb muss man, wenn man solche Dinge global denkt, da Lösungen finden. Und da brauchen wir halt die Wissenschaft, die Vorschläge macht, wie man sowas lösen kann. Ja? Letztlich muss es halt die Politik umsetzen, aber es muss erstmal jemand die Ideen haben. Ich stimme dir voll und ganz zu. Du siehst ja auch heutzutage, dass auch der Weg ja auch in die falsche Richtung geht. Man gründet ja extra Gesetze, um sowas zu verhindern. Ich nenne jetzt einfach mal Exportpolitik. Du darfst bestimmte Technologien, Gegenstände, Güter einfach nicht in andere Länder oder exportieren, weil du damit anderen Leuten einfach auf den Schlips drehst, gell? Und sagst, nee, ist einfach nicht so, darfst nicht. Ja. Obwohl es eigentlich völlig falsch ist, weil es gegebenenfalls in diesem Land ja oder in dieser Region einfach eine Verbesserung hinzu, ermöglichen würde. Und da bremst du künstlich diese, ich nenne es einfach mal ganz provokant, diese Evolutionsstufe einfach aus. Ja. Naja, genau. Naja, das ist eben das Problem. Und das sollte eigentlich nicht sein. Und da muss man über Dinge nachdenken. Einfach auch vielleicht auch weglassen. Also nicht nur drüber nachdenken, auch anstatt Dinge einfach wegzulassen, weil, wie gesagt, Patente in dem Fall ist einfach nur hindernd. Naja, oder beim Urheberrecht. Da sagen die Leute immer, ja, sowas wie Fair Use. Können wir nicht machen, das lässt sich nicht vereinbaren mit unserem Rechtssystem. Weil wir hier eben das römische Recht haben, wo alles aufgeschrieben ist. Da müssen halt die Schranken des Urheberrechts alle aufgeführt sein. Da kann man nicht sagen, Fair Use. Das ist Gewohnheitsrecht. Das ist halt jetzt im englischsprachigen Raum üblich. Naja, aber bei so einer globalisierten Rechtsordnung muss man sich doch mal überlegen, ob man nicht doch irgendwelche Wege findet, sowas wie Fair Use einzuführen. Und wenn sich da Juristen gerade auf wissenschaftlicher Ebene genug Gedanken machen, werden die auch eine Lösung finden, wie man das hinkriegt. Ja. Und das ist, ich meine, gerade in Jura ist ja eben doch Forschung und Anwendung auch nah beieinander. Die Professoren sind alle Richter und so. Also das ist doch, da ist doch wirklich was machbar. Und ich denke, da muss man wirklich drüber nachdenken. Und es ist offenbar so, dass im internationalen Recht Gewohnheitsrecht tatsächlich auch eine wichtige Rolle spielt. Das ist auch sehr, sehr schade. Ja. Dass es genau so ist. Weil das lässt genau nicht diese neuen Wege einfach zu. Das heißt, du erstickst das Problem recht frühzeitig, sich überhaupt neu entwickeln zu können. Ja. Also wie gesagt, es gibt da ganz viel zu tun und eben auf der einen Seite philosophisch und auf der anderen Seite rechtswissenschaftlich und letztlich dann auch praktisch, also die Informatiker, die dann eben auch da vielleicht mitreden sollten, wenn es um Softwarepatente geht und so. Also es gibt da wirklich sehr viele Zusammenhänge und das muss man irgendwie beackern. Und deshalb braucht man eigentlich halt genau so einen Forschungsschwerpunkt, wo das alles mit drin hängt. Denn wie gesagt, diese Dinge hängen wirklich zusammen. Ja. Also wenn wir von Recht sprechen, kann ich ja noch ein bisschen was zu Recht sagen, weil ich das wirklich auch für wichtig halte. Das ist ein bisschen dumm jetzt, dass ich gar kein Jurist bin. Da müssen wir nochmal andere fragen. Du kannst ja mal einen Podcast mit einem Juristen machen, mit einer Juristin. Also da gibt's sicherlich auch noch interessante Aspekte. Ich habe ja mal was, auch einen Vortrag gehalten, ist hier auch verlinkt. Also Pavel Meyer und ich, wir haben jeweils einen Vortrag gehalten über Freiheit 2010. Und da habe ich die Dinge schon mal erklärt. Leider gibt es den, ich habe ihn im Internet nicht mehr gefunden. Der ist zwar aufgezeichnet worden, aber ich finde ihn nicht. Es gibt aber den Text im Internet zu finden, als PDF. Und das ist, glaube ich, dann schon ein gewisser Zugang. Aber da geht es um die Frage des Rechts. Denn da haben wir natürlich tatsächlich das Problem der Menschenrechte, die ja in Deutschland dann auch durch das Grundgesetz verbrieft sind, aber nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Staaten. Und es gibt eben auch überstaatliche Vereinbarung, dass die Menschenrechte gelten. Das kommt ja tatsächlich aus der Französischen Revolution, also eigentlich aus der Aufklärung, aber es ist halt dann Recht geworden durch die Französische Revolution und durch die Nationalstaaten, also ganz stark an die Nationalstaaten gebunden, obwohl es übernationales Recht ist, also universelles Recht, wie man auch so sagt. Und da gibt es ja verschiedene Aspekte. Also die sind noch gar nicht so alt, die Menschenrechte als internationales Recht. Das ist also durch die Vereinten Nationen 1948 verfügt worden. Und die Mitglieder der Vereinten Nationen sind halt gehalten, sich daran zu halten, ob sie es wirklich machen, weiß man nicht. Und da haben wir tatsächlich so eine Rechtsordnung, die international ist. Und da gibt es halt verschiedene Aspekte. Und die müssen auch weiterentwickelt werden. Auch da ist halt dringend auch erstmal Forschung vonnöten und nach der Forschung dann eben auch tatsächlich politische Umsetzung, aber die ist natürlich sehr schwer, weil es halt übernational ist. Ja. Da hat man eigentlich gar keine, oft keine gemeinsame Öffentlichkeit und keine treibende politische Kraft. Also worum geht's? Wir wissen ja, das habe ich im Vortrag dargestellt, wer das also jetzt näher wissen will, kann das dann nochmal nachlesen. Es gibt halt die sogenannten negativen Freiheitsrechte, also Freiheit vom Staat, Abwehrrechte gegenüber des Staates, das ist das Wesen der Menschenrechte, das Zentrale. Und dann hat man das mal erweitert auf positives Recht, also Recht auf politische Partizipation, also Freiheit sozusagen für den Staat, dass man da mitwirken kann. Das muss eben jetzt auch übertragen werden auf größere Einheiten als den Staat. Ja, und dann gibt's halt so eine Art dritte Generation der Rechte, kann man auch sagen, Freiheit durch den Staat, weil es meistens um staatliche Organisationen geht, aber das müsste man eben auch erweitern. Sowas wie soziale Sicherheit, Recht auf Bildung, Recht auf Arbeit, wenn es das denn gibt, weiß ich nicht. Das ist doch vielleicht auch schon mal passé, wenn die Maschinen arbeiten. Das sind halt Rechte so der dritten Ordnung, die man auch noch haben kann. Aber es fehlt natürlich noch einiges. Also es fehlt sowas wie Recht auf Frieden, Recht auf Entwicklung. Also Recht auf körperliche Unversehrtheit. Ja, das gibt's ja schon. Okay, aber das muss auch neu gedacht werden in dem System. Möglicherweise, ja, natürlich. Aber wie gesagt, Recht auf Frieden, Recht auf Entwicklung, Recht auf Kommunikation, Recht auf Sprache zum Beispiel auch, ne? Dass man eben auch seine Sprache sprechen kann mit anderen, die auch sprechen. Recht auf Freizügigkeit, ne? Das ist zwar angelegt, aber das gilt nicht international. Ne? Also Migration kann man verhindern. Das sehen wir jetzt im Augenblick. Man wird einfach Grenzkontrollen gemacht. Man dürft hier nicht rein. Und das kann aber nicht sein. Wenn alle Menschen gleich sind, dann müssen auch alle gleich sein. Gleich sein und alle reisen dürfen. Ja, und wie man das umsetzt und was man da macht, das sind halt viele offene Fragen. Und da muss man erstmal forschen, bevor dann Entscheidungen getroffen werden und nicht aus dem Bauch raus irgendwie. Und dann haben wir natürlich nochmal das Problem der überschneidenden Rechtsräume. Ja, und da sieht man eben, der Nationalstaat ist obsolet. Das ist wirklich das 18. und 19. Jahrhundert. Man sieht es wirklich sehr schön. Also in Deutschland gibt es das Grundgesetz. Mhm. Klar, das ist national. Dann gibt es aber mehr. Und Deutschland gehört zum Europarat. Der Europarat wird meistens übersehen. Das ist jetzt nicht der Europäische Rat, also nicht der Rat der Regierungschefs. Und es gibt halt noch diesen Europarat, der eben tatsächlich auch so allgemeinere Menschenrechtsfragen und so bearbeitet. Und dessen Konventionen sind auch von Deutschland und vielen anderen Ländern, mehr übrigens als zur Europäischen Union gehören, unterschrieben worden. Die machen da mit. Und auch das ist Recht. Und dann gibt es natürlich tatsächlich das Recht der Europäischen Union, ja, was über den Europäischen Gerichtshof natürlich dann entsprechend vertreten wird. Und das muss man natürlich alles zusammenbringen. Das ist teilweise anders. Das muss aber alles beachtet werden. Und dann kann man auch nicht einfach hergehen und sagen, ach ja, was interessiert uns das EuGH, wir machen jetzt mal, oder der EuGH, wir machen jetzt einfach mal doch Vorratsdatenspeicherung, obwohl jeder weiß, dass das nichts ist. Also diese Rechtsräume muss man halt alle berücksichtigen und vor allen Dingen muss man nochmal nachdenken, wie man die in Zukunft miteinander verheiratet. Und das geht ja nicht nur in Deutschland. In Frankreich ist es viel komplizierter. In Frankreich gibt es gar kein Verfassungsgericht. Da gibt es nur diesen Verfassungsrat, der aus ehemaligen Politikern besteht. Ja, das ist ein Rat, ja. Das ist natürlich ein ganz anderer Ansatz. Aber irgendwie muss das auch zusammenpassen. Und also ganz schwierig. Da ist ganz viel Gehirnschmalz noch vonnöten, um das alles aufeinander zu kriegen. Und ja, wie gesagt, da muss man halt eben forschen. Und da braucht man eben auch wieder Rechtswissenschaftler, Philosophen, Politikwissenschaftler, möglicherweise sogar Sozialwissenschaftler. Also da ist wirklich viel zu tun. Ne? Also diese ganze Geschichte mit dem Recht. Historiker braucht man da wahrscheinlich sogar. Ne? Weil sich das ja eben, also gerade bei Recht geht es ja immer um die Tradition. Also was war schon, was kommt jetzt und so. Und ich weiß nicht, ob die Juristen das alle alleine schaffen. Also ob man da nicht doch besser vielleicht irgendwie zusammenarbeitet. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ja, der nächste ist die Demokratie. Demokratie, das muss auch sich anpassen an die neue Situation, an das Internet und so. Also dieser Punkt Netzdemokratie, also was ist das? Es kann ja nicht. Von wo ist die? Das ist eine ganz wichtige Frage, ja. Also man kann sicherlich das Netz benutzen, weil es eben Raum und Zeit so ein bisschen austrickst. Man kann da tatsächlich ständige Versammlungen machen im Netz. Aber ja, ständig eben deshalb, man muss da nicht ständig dabei sein, sondern man kann sich dann einklinken und auslinken und so. Aber man kann sich halt an vielen Dingen beteiligen. Aber es gibt da eben, wenn man es richtig machen will, Fragen, die Wahlcomputer-Problematik. Mhm. Also Wahlcomputer funktionieren nicht. Frage der Anonymität. Mhm. Wenn du irgendwas abstimmen willst, das eventuell anonym machen, das geht nicht mit Computern. Das wissen wir inzwischen. Also selbst wenn man da komplizierte Verschlüsselungsverfahren macht, das kann trotzdem Rückschlüsse ziehen, wer wann zusammen mit anderen oder sonst wie abstimmt. Da kannst du dann schon viel auch rausfinden. Also alles ungelöste Probleme, wo man halt Informatiker ranlassen muss. Man muss Leute ranlassen, die sich mit Wahlen auskennen, Politikwissenschaftler, wieder Juristen. Also ganz, ganz kompliziert. Ja. Bla bla, was sagen wir hier? Der Stream ist gerade weg. Der Stream ist weg? Oh, hab ich gerade so spannende Dinge erzählt. Ja, ich wollte dich jetzt auch nicht unterbrechen. Guck mal, also laut Software ist er da. Also hier sagt auch jemand, nö, geht. Okay, dann einfach weiter erzählen. Oh, ich habe den Stream gar nicht beachtet. Da waren ja sehr viele Anregungen drin. Ja, du meinst den Chat. Ja, den Chat meine ich nicht. Ich habe nur gerade das Wort Stream hier gelesen. Ne? Chat, genau. Ja, genau. Ja, freie Energie, Parawissenschaften. Ja, genau. Also geht der Stream. Gut, dann kann ich weiterreden. Ja, den Stream muss ich doch mal. Wenn du mal was Längeres erzählst, kann ich mal in den Chat gucken. Ja, aber wie gesagt, jetzt Demokratie. Also wie gesagt, da muss man viel forschen. Also Wahlcomputer sind meiner Ansicht nach trotzdem nicht möglich, weil das grundsätzlich ein Problem macht. So grundsätzlich, dass man auch nicht die Forschung das erschlagen kann. Naja, also aber, ja. Der Punkt ist halt bei Wahlcomputern der kann, also ich sage nicht, dass Wahlcomputer passé schlecht sind. Der Punkt ist halt natürlich der, wenn man Wahlcomputer einsetzt, muss es eine Wahl sein, die jeder versteht. Und wenn die gesamtgesellschaftliche Bildung... Sie kann nicht anonym sein. Ja, natürlich, okay. Das nicht versteht, kannst du auch dann solche Geräte, sage ich mal, mit höherer Intelligenz, ist das falsche Wort, aber mit höherer Komplexität einfach nicht einsetzen. Sondern eine Demokratie muss immer so funktionieren, dass es auch jeder versteht. Sonst ist es keine Demokratie. Das kommt auch noch dazu. Genau. Das ist nochmal ein anderer Aspekt. Ja, ja. Ja, und du brauchst aber eine demokratieverlässliche Entscheidung. Also irgendwelche Entscheidungen, wo du nicht genau weißt, ob da jemand reingehackt hat oder nicht, das taugt nicht. Du brauchst wirklich verlässliche Entscheidungen. Und das ist halt das ganz große Problem. Mhm. Ja, also es gibt sicherlich den Punkt, wenn man einen Wahlcomputer einsetzt und gleichzeitig einen Papertrail hat und den Papertrail im Zweifel über das Computerergebnis stellt, dann kann man Wahlcomputer vielleicht nutzen. Aber naja, das ist das, was eigentlich die Leute dann doch nicht wollen. Natürlich hast du dann ganz andere Aspekte wie die Technik, die Software, die eventuell verbuggt sein kann. Du kannst nicht wirklich eins zu jedem Zeitpunkt nachweisen, ob das alles so korrekt vor sich geht, weil es ist halt doch eine Blackbox. Hm. Ja, genau. Naja, du musst es halt so machen. Du machst da, gibst deine Stimme ab. Kriegst halt eine Quittung, guckst dann auf, ja, das ist genau das, was ich will. Kriegst zwei Quittungen eigentlich. Ja, genau, eigentlich musst du zwei Quittungen haben. Eine wirfst du in die Urne. Genau. Die andere behältst du. Ja. Und das auch nochmal abgleichbar ist. Ja. Genau. Eigentlich und drei. Dann, eine musst du nochmal zum Versammlungsleiter mit dazu oder zum Wahlleiter. Als. Ja, das ist, geht als, ja nicht. Da ja, ist doch, ja nicht mal weil Problem. Sonst hast du das Problem, dass diese Urnen wieder, Säcke wieder wie in Russland gefunden werden, hinterm Wahllokal nicht ausgezählt wurden. Na, aber dann hättest du noch dein Papier. Ja, gut, du kannst du nicht sagen, dass du. Also kannst du nicht nachweisen dann, dass dein Wahlbezirk 0815 dein Sack gerade verschwunden ist. Das weißt du ja dann nicht. Ja, eventuell will man ja trotzdem anonym abstimmen. Deshalb solltest du dem Wahlleiter nicht den Zettel geben müssen. Stimmt, ja. Also das ist, ja, vielleicht müssen wir uns von der Anonymität verabschieden. Das könnte sogar sein. Das weiß ich nicht. Ist blöd, aber ja, man weiß es nicht. Es gibt aber noch einen ganz anderen Aspekt, der neuerdings erst aufgefallen ist. Also mir zumindest, aber ich denke auch anderen. Und da muss man auch nochmal richtig forschen. Nicht der Punkt, also man spricht immer von Basisdemokratie. Also alle sollen sich beteiligen. Aber ich glaube, das ist Glauben ist halt nicht Wissen, dass das nicht passieren wird. Nein, das, ja, du kriegst dich auch nicht gezwungen, basisdemokratisch zu sein. Ich habe auch mal, da gehe ich mit dir essen oder mache hier einen Podcast oder so, da habe ich dann gar keine Lust, gleichzeitig noch irgendwo was abzustimmen. Mhm. Ne? Und sonst müsste man ja eben mit so einem Demokratie System, wo alle über alles abstimmen, ja auch zwar nicht ständig online sein, aber muss ich immer wieder mit Sachen beschäftigen, muss mich immer wieder einloggen jeden Tag. Das will ich vielleicht mal 3 Wochen lang nicht tun. Mhm. Ja, deshalb, also Basisdemokratie, und man sieht es ja eben auch, wenn man sich die Systeme anschaut, wie Liquid Friesland und so, ein tolles System, aber wenig Beteiligung, weil die Leute es dann vielleicht auch nicht wollen. Und da wird dann natürlich gesagt, ja, das war alles viel zu kompliziert. Glaube ich gar nicht. Es gibt halt tatsächlich so Situationen, wo die Leute dann doch nicht abstimmen wollen. Ich meine, meckern wollen sie alle, aber dann richtig verantwortlich sich Gedanken zu machen, will dann vielleicht am Ende doch nicht jeder über alles. Und von daher denke ich, sowas wie Basisdemokratie ist auch hochgradig problematisch. Natürlich muss man jetzt nochmal erforschen, genau warum zum Teil wenig Leute sich beteiligen. Und wie man dann so Effekte verhindert, dass so eine kleine Gruppe am Ende alles bestimmt. Stimmt, genau, ja. Und das will man ja auch nicht. Das ist auch problematisch. Manche Leute sagen ja, das sei Faschismus. Vielleicht das falsche Wort. Aber es ist natürlich schon problematisch, wenn kleine Gruppen dann am Ende alles unter sich ausmachen. Das will man nicht. Und das sind natürlich so Probleme. Und da habe ich auch keine Lösung. Da muss man auch wirklich nochmal genau gucken, was da passiert und ja, das weiter erforschen. Und man allein schon die Frage, warum die Wahlbeteiligung immer weiter zurückgeht. Ja. Das muss man sich doch mal genau anschauen. Wie sieht es global aus? Ja, also da muss man, also global meine ich jetzt in anderen Ländern, und gibt es da Trends? Also soll man sich alles mal anschauen. Der Punkt ist natürlich, wenn du über solche Themen sprichst, darfst du niemals vergessen, dass es innerhalb der Gesellschaft natürlich auch verschiedene, wie soll ich das jetzt nicht ausdrücken, verschiedene Gruppen gibt, die sich mehr oder minder mit verschiedenen Themen auch auseinandersetzen wollen. Und wenn du jetzt gerade so Mechanismen einführst oder einführen möchtest, zwingst du auch die Leute, die sich nicht mit dieser Thematik beschäftigen oder beschäftigen wollen, zur aktiven Beschäftigung damit. Ja, wenn es denn klappt. Die können sich auch verweigern. Ja, also, klar. Also nochmal, du würdest dazu zwingen, da erreichst du natürlich auch in ihrer... Das ist immer eine schlechte Idee. Erreichst du natürlich auch in ihrer... Also Beispiel Stimmabgabe natürlich dann auch häufige kontraproduktive Abstimmungsverfahren beziehungsweise auch dann Frustwahlen, wo sie sagen, interessiert mich nicht, ich drücke jetzt hier einfach weiter fertigstellen, lesen gar nicht, was da überhaupt anzuklicken war, sondern klicken in die Mitte oder nach oben oder nach unten, sagen, ja, passt schon und wollen es einfach nur erledigt bekommen. Oder nicht damit genervt werden. Und wenn du gerade so basisdemokratische Entscheidungen triffst, dann impliziert das ja auch, dass jeder sich da auch damit, also dass jeder erstmal abstimmen darf oder soll, aber damit implizierst du ja auch das Verlangen, dass sich jeder mit der Thematik mehr oder minder zumindest auseinandergesetzt hat. Ja, ja. Und das ist halt auch so ein Thema, was, wenn man sich jetzt anguckt, wie viele Thematiken so jetzt du oder ich beackern, du kannst dich unter Umständen bei manchen Bereichen gar nicht zu 110% damit beschäftigen. Ja, natürlich nicht, genau. Das geht einfach nicht. Und dann bist du einfach, wie du schon sagtest, teilweise ist es dann lästig, dann sagst du auch, jetzt muss ich irgendwo mein Voting machen und dann ist gut, aber lass mich in Ruhe damit. Gell? Ja, aber da weiß ich zum Beispiel, gut, das ist auch die Frage, ob das alle immer so wissen, aber bei manchen Themen weiß ich halt, wer sich damit gut auskennt. Genau, da ist natürlich wieder schön in diesem Liquid-Feedback-System, dass du halt, dass du natürlich deine Stimme an jemanden übertragen kannst, der in deinem Sinne oder wo du sagst, dem vertraue ich, der weiß ich, da ist Experte drin, der wird es schon richtig nehmen oder wählen, das einfach damit übertragen kannst. Ja, genau, also weil es zum Beispiel um fahrende Autos geht oder Elektroautos an sich schon, würde ich sagen, da kennst du dich besser aus als ich. Auch C-Bus kennst du dich da gut aus, oder wüsste ich, wie ich verhalte. Oder wenn ich mich das überlasse. Aber das ist natürlich bei anderen Themen wieder schwieriger, da weiß ich es halt nicht genau. Und wenn ich es nicht genau weiß, was mache ich dann? Dann gehe ich dann vielleicht jemanden auf den Leim. Dann sage ich, der und der soll für mich abstimmen, weil der sieht gut aus, der schmeckt gut oder was auch immer. Und dann macht er aber Sachen, die eigentlich nicht in meinem Sinne sind. Ja. Ist schlecht. Aber lässt sich vielleicht nicht vermeiden. Also auch das müsste man sich mal genauer anschauen. Das ist auch sehr interessant. Ich meine, diese Sache, wie das mit der Demokratie richtig funktioniert, ist ja sehr stark in der späteren Aufklärung, also nach der Französischen Revolution oder um die Französische Revolution herum, erforscht worden. Also wie macht man aus dem Willen von Einzelnen sowas wie den gemeinsamen Willen? Ja. Da hat man auch sehr viel über Wahlsysteme nachgedacht und so. Und dann hat man das lange nicht mehr gemacht. Und jetzt wäre es wieder an der Zeit, genau diese Dinge zu beforschen. Ja. Das ist absolut korrekt. Man hat so viele Dinge, was unsere Gesellschaft ausmachen, so oft all die Jahre zum, ich sag's mal ganz krass, zum Review geschickt und zum Update, aber genau so fundamentelle Sachen gar nicht. Ja, ja, genau. Genau, ja. Ja, das ist genau der Punkt. Ja, und ich denke, dass eine Anpassung der Demokratie an die derzeitige Situation, also mit Computern und eben auch mit der arbeitsfreien Gesellschaft, das ist ganz wichtig. Das ist, muss man eben auch genau deshalb tun, weil sonst die Gefahr besteht, vielleicht besteht sie auch nicht, müsste man noch erforschen, aber ich habe das Gefühl oder ich habe die Furcht, sage ich mal, dass die Gefahr besteht, wenn man nicht aufpasst, hat man am Ende so ein Wohlfühlsystem, was aber ganz autokratisch ist. Also ein bisschen wie China das vormacht. Ja. Also es wird alles autoritär bestimmt, aber den Leuten geht's gut. Eigentlich weiß ich nicht, ob das so erstrebenswert ist. Was würde denn passieren, wenn ein Land, vielleicht ein kleineres Land, das einfach das System so annehmen würde, würde das unter Umständen dann auch den Druck auf die anderen Länder erhöhen? Meinst du, in dieser Hinsicht gilt auch die Globalisierung oder das Anerkennung oder das Anerkennen so eines Systems in einem Staat, in einem Land, in einer Region? Das könnte eine Rolle spielen. Also ich meine, wir haben ja sowieso schon den Fall, dass das manche Länder attraktiver sind als andere. Und wenn jetzt ein attraktives Land, muss ja nicht gleich Deutschland sein, dann sagt, ja, wir machen auch hier die bessere Demokratie, könnte das sicherlich anziehend wirken. Ne? Deutschland ist halt vielleicht ein bisschen sehr langsam und konservativ, das wissen wir ja. Da muss man vielleicht mal ein kleineres Land nehmen. Vielleicht schneller als die Schweiz, was ein kleineres Land wäre. Ja, die Schweiz. Belgien. Österreich. Nee, Belgien ist die Situation komplett verfahren durch die de facto 2,5-Teilung des Landes. Mhm. Ja, da sind ja natürlich auch noch Probleme. Ich habe das ja vorhin schon auch angesprochen. Da muss man sich auch Gedanken machen, wie ist das mit dem Recht auf Sprache? Das ist eine ganz schwierige Sache, weil da eben auch als Erbe des Nationalstaats das Territorialitätsprinzip gilt. Aber das sieht man ja schon, in Belgien funktioniert es ja nicht. Die Leute ziehen in den Speckgürtel von Brüssel, das gehört aber in die andere Sprachregion, wollen aber trotzdem weiter Französisch sprechen, was sie immer gemacht haben. Ja, was macht man dann? Dann zu sagen, ja, nee, das geht jetzt hier nicht, weil das ist halt jedes Mal so territorial festgelegt, ist natürlich unbefriedigend. Auf der anderen Seite kann ich natürlich die Flamen gut verstehen, die sagen, ja, das wird ja unser, also unser Territorium und letztlich auch unsere Sprache wird dadurch bedroht, wenn sich das Französische da immer weiter ausbreitet. Das wollen wir natürlich nicht. Na klar, und Sie haben auch recht. Also das ist eine ganz, ganz schwierige Sache. Auch da muss man Lösungen finden. Das ergibt, das siehst du ja in dem Fall ja zum Beispiel in Spanien. Ja. In Spanien ist es auch nicht gelöst. Also ich denke, dass Spanien auch noch ganz erhebliche Konflikte haben wird. Ich hatte schon gedacht, dass sie diese Ende dieses Jahr schon bekommen, aber es ist mit anderen Problemen überlagert worden und naja, müssen wir mal schauen. Aber wenn man jetzt nochmal die Flüchtlingsproblematik dazu nimmt, da kommen natürlich auch viele Leute hinzu, die an sich schon mal eine andere Sprache sprechen. Ja. Wenn die jetzt in so ein Land kommen, wo es unterschiedliche Sprachen gibt, wie entscheiden die sich? Was machen die? Was sollen sie machen? Wie verändert sich da das Machtverhältnis letztlich dann auch zwischen den Sprachen? Alles ungelöste Fragen. Also da ist ganz, ganz schwierig. Auch da wieder, um wieder zurück zu meinem Star Trek-Beispiel zu bleiben, da könntest du das Problem auch einfach lösen. Ja, durch Technik. Durch den Universalübersetzer. Ja. Könnte jeder in seiner Kultur die pflegen und die Sprache sprechen. Und trotzdem könnten alle eine Sprache sprechen. Die Frage ist nur, ob der Universalübersetzer funktioniert. Also in Star Trek funktioniert er wohl ganz gut. Ja, aber das ist nicht überzeugend. Es gibt ja so eine Folge, wo er nicht funktioniert, weil die alle so in Bildern sprechen, die man zwar übersetzen kann, aber nicht verstehen kann. Aber im Grunde ist das Problem von Sprachen schlechthin. Die sind immer Sprachen haben immer Bilder und auch so, ja, Phraseologismen und irgendwelche feststehende Ausdrücke, die irgendwas Besonderes bedeuten, was die Übersetzung ganz, ganz schwer macht. Selbst wenn man mit so einem Prinzip arbeitet wie Google, dass sie halt einfach große Daten durchsuchen und gucken, gibt es da was Vergleichbares. Das ist zwar führt zwar schon dazu, dass man relativ verständliche Sachen hinbekommt, aber eben auch nur relativ. Man braucht sich ja so einen Text anschauen, der von Google übersetzt worden ist. Ja. Das kann man alles verfeinern, ganz klar. Aber je weiter die Kulturen entlegen sind, also ich denke, zwischen Niederländisch und Deutsch wird man eine Übersetzung wahrscheinlich halbwegs hinkriegen. Aber wenn die Kulturen entlegen sind, wird es deutlich schwieriger werden. Und dann kriegt man vielleicht wörtlich raus, was die Leute sagen, aber nicht, was sie meinen. Genau. Das ist halt, das hast du schon ganz schön erkannt oder gesagt. Ich finde, Sprache hat, das musst du ja eigentlich am besten wissen, hat immer was auch mit dem Kulturkreis zu tun. Daraus formt sich das auch. Gell? Ja. Das ist ganz interessant. Ich höre schon seit Jahren eine Sendung der BBC, die heißt Six Minutes of English. Ich weiß nicht, ob du die kennst, da gibt es jeden Tag eine Folge, zum Podcast ist es, 6 Minuten Englisch. Und das ist total interessant, weil da sprechen ein Engländer und ein Amerikaner über die täglichen Situationen. Und mir ist eine Situation im Kopf hängen geblieben, wo ich das mal ganz als Beispiel nehme für die gleiche Sprache, aber andere Bedeutung. Wo man dann denkt, Sprachkreis Englisch ist ja ein sehr breiter Sprachkreis. Going out for a fag heißt in Englischen eine rauchen gehen. In Amerikanischen heißt es einen Schwulen vergewaltigen. Und also finde ich da noch, also ein krasseres Beispiel kenne ich jetzt nicht, aber es ist mir so im Kopf. Also Portugiesisch Rapariga, so ist ausgesprochen, das R mit dem H ausgesprochen im Brasilianischen, ist in Brasilien die Prostituierte. Im Brasilianischen, im Portugiesischen, im europäischen Portugiesisch ist es das junge Mädchen. Also in der einen Sprache, also das heißt, es ist immer noch Portugiesisch, aber in Portugal würden das ältere Leute über junge Mädchen sagen. In Brasilien geht's nicht, weil das sofort eine Beleidigung ist. Ja. Also das ist eine Sprache und es gibt keine, also ich habe es jetzt an einem Wort festgemacht, im Portugiesischen, das ist aber bis ins grammatische System hinein, dass die gemeinsame Sprache im Grunde eine Fiktion ist. Ja. Also da wäre es schon ein großes Problem. Und das jetzt mit Übersetzung und international, das wird wirklich sehr, sehr schwierig. Ja. Ja, also wenn du Französisch übersetzt, Échange, also Austausch, das kann natürlich tatsächlich Austausch bedeuten, wenn es um den deutsch-französischen Jugendaustausch geht, oder? Ja. Wird das wahrscheinlich auch Austausch bedeuten. Das wird aber auch verwendet, das gleiche Wort, im Grunde für so Debatte oder Meinungsaustausch, da haben wir den Austausch. Und wenn die also darüber sprechen, dass im Parlament so viele Austausche stattgefunden haben, dann war das der Schlagabtausch, die Debatte. Also diesen Kontext muss man wissen. Und da sind halt Übersetzungscomputer immer sehr auf sich gestellt. Ja. Na klar, wenn du weißt, es geht um den Jugendaustausch, das ist sicherlich Austausch richtig. Aber wenn es im Parlament verwendet wird, weißt du ja nicht, vielleicht debattieren die gerade über den Jugendaustausch oder irgendwas. Du weißt es eigentlich wirklich, du kannst es nicht sicher sagen. Und trotzdem, früher oder später, wissen die Sprecher, weil sie länger miteinander sprechen, was Sache ist. Ja? Aber bei der Übersetzung ist es schwierig. Das ist schon für die Dolmetscher zum Teil schwierig. Und ja. Mehr für den Computer. Ja. Also ich glaube, dass wir da immer Schwierigkeiten haben werden. So, und jetzt nehmen wir ganz entfernte Kulturkreise. Wir sind noch nicht beim Weltraum und intergalaktisch. Wo es sicherlich noch größer ist. Die Philippiner oder die Inder oder. Nimm so ein Land, was dann vielleicht nicht so eine englische Kolonialgeschichte wie Indien hat. Aber sagen wir mal tatsächlich China oder Japan. Das japanische Öffentlichkeitssystem ist ja auch eine Herausforderung. Und USA oder so, also da gibt es wahnsinnige Unterschiede. Kulturelle Art, wo das dann mit Übersetzungen auch wirklich sehr, sehr schwierig ist. Und das automatisch zu machen, wird ganz, ganz schwer. Oder sogar innerhalb, also amerikanische Indianersprachen und amerikanisches Englisch, obwohl die nun sogar zusammen leben und sich so ein bisschen auch auskennen, da wird es in vielen Punkten schwierig. Und das sind so Herausforderungen. Und wenn dann jetzt plötzlich noch die Aliens dazukommen, nee, also da glaube ich also nicht so sehr an den Übersetzungscomputer. Das wird richtig, eine richtig große Herausforderung. Und wie gesagt, eine gemeinsame Sprache zu sprechen, heißt noch nicht, dass man sich versteht. Ja. Man guckt dir das ehemalige Jugoslawien an. Ja. Die haben alle mehr oder weniger eine Sprache gesprochen. Serbokroatisch. Trotzdem haben sich dann irgendwann festgestellt, dass der Nachbar. Gibt's nicht mehr und trotzdem sind sie aufeinander losgegangen. Ja. Weil sie eben aus anderen Gründen sich nicht verständigen wollten. Und das halte ich für ganz problematisch. Nichtsdestotrotz soll man forschen, soll man auch über Übersetzung forschen und Sprachcomputer forschen und sonst was alles. Das und das Höflichkeitssystem des Japanischen bearbeiten. Das ist alles wichtig, damit man eben dann auch weiterkommt. Genau, weil es ist also auch nicht nur jetzt forschen für später, sondern auch jetzt forschen für jetzt zum Anwenden. Also ja, sicher, jetzt, natürlich. Das ist ja immer so. Sprechen wir jetzt mal, also ich kann es ja nur wieder aus dem Businessleben sagen, wenn du halt doch mal in Japan oder mit Japanern Geschäfte machen möchtest und du fliegst nach Japan. Ja, natürlich. Das ist halt essentiell, dass du dich da mit diesen Sachen auseinandersetzt und die auch so lebst und verfolgst, sonst machst du da einfach keine Geschäfte. Ja, nee, man kann es sehr gut sehen. Ich meine, ich habe ja Studenten, die Französisch, Italienisch machen. Und dann gibt es halt jemanden, der hinterher einen Job hat in der Logistikbranche. Mhm. Und ist aber Italienist, kennt sich da super aus in Italien. Mhm. Der kommt natürlich zurecht. Wenn jemand Geschäfte machen will mit Italien und ein bisschen Englisch lernt und dann vielleicht sogar nochmal, weil er ganz engagiert ist, 3-4 Worte Italienisch. Der begreift das nicht. Also da gibt's das Land ist einfach schwer zu begreifen. Genau diese verschiedenen Dialekte und Mentalitäten und so, das muss man wirklich auch verstehen. Und da muss man sich richtig tief einarbeiten. Und wenn man Geschäfte machen will und sich da auskennt, hat man einen ganz großen Vorteil. Man hat den nicht, wenn man einfach nur ein bisschen schlechtes Englisch spricht. Ja. Also von daher ist es auch schon wichtig, dass man halt diese Fächer studiert mit allem, was dazugehört, Sprache, Kultur, Literatur. Ja, das ist ein ganz anderer Ansatz, als nur mal so ein bisschen in die Sprache reinschnuppern und sagen, mit Englisch wird schon gehen. Mhm. Das ist eben nicht so. Ja, also das ist ganz wichtig. Und da wir reden von Deutschland und Italien, was jetzt kein großer Unterschied ist. Deutschland, Japan, ja, Deutschland, China, auch Deutschland, USA überfordert schon viele. Mhm. Ja. Also viele Leute haben halt auch völlig falsches Wissen über die USA. Wenn man da nicht gelebt hat, da ein bisschen studiert hat, sich ein bisschen mit dem politischen System beschäftigt hat, hat man da wirklich so viel Vorurteil, die auch zum Teil aus diesen Filmen kommen, wo ja auch eine andere Realität inszeniert wird. Also wie gesagt, House of Cards wird eigentlich eine englische Geschichte auf die USA übertragen. Das merkt man eben auch. Auch viele andere Sachen, wo man eben einfach merkt, das ist gar nicht so sehr die USA. Oder man merkt nicht als europäischer Zuschauer, was daran wirklich die USA ist. Also, das ist diese Erfahrung habe ich gemacht, als ich dann da mal rumgereist bin von einem Hotel zum anderen. Dass diese ganzen Horrorfilme mit diesen runtergekommenen Motels für den Amerikaner eine ganz andere Wirkung haben, weil die Motels wirklich so aussehen. Wollte gerade sagen, es ist für die nichts so Schlimmes wie für uns, gell? Ja. für die ist es schlimm. Ja, aber weil sie das kennen. Während wenn wir diese komischen Motels sehen, dann sagen wir doch, hahaha, das sieht ja schon so aus, wie ein verwunschener Ort. Genau, dass die alle wirklich auch so aussehen, das begreift man erst, wenn man da war. Und da bekommt man es auch mit der Angst. Also das ist dann schon nochmal, aber das ist eben wirklich, das ist eben so eine Sache. Für die richtige Verständigung muss man das eben alles wissen. Und deshalb, also da gehört eben auch Bildung dazu. Und zur Bildung gehört erstmal, dass die Sachen gut erforscht sind und dann aufbereitet werden und so. Genau, und da wieder Zugang zum Wissen, gell, von anderen. Genau. Und dann, wie gesagt, auch dann zielgruppengerechtes Wissen. Ja. Also im Prinzip das, was Lehrer uns oder Leute, die allgemein mit Bildungseinrichtungen betraut sind, uns beizubringen. Ja, genau. Wir müssen noch, bevor wir wirklich zum Ende kommen, kurz über das bedingungslose Grundeinkommen sprechen, weil das ist ja einer der Ansatzpunkte für diese ganzen Überlegungen war. Ja. Und das ist natürlich ein wichtiger Aspekt. Also ich gehe hier eben aus von der Vorstellung, das haben wir schon mehrmals gesagt, dass die Maschinen die Arbeit übernehmen und wir alle arbeitsfrei haben. Und da gibt es ja auch das schöne Buch von Konstanze Kurz und Frank Rieger, kann man bei der Gelegenheit empfehlen. Und da ist viel dran. Und wir dürfen uns da nichts drauf einbilden. Also alle Leute sagen, ja, kann mir nicht passieren. Ich bin ja Spezialistin da und da. Gell, programmiere oder? Ja Computer, die werden sich selbst programmieren, tun sie jetzt schon. Oder ich bin ja Lehrer und so. Ja, wenn die Leute dann alle mit ihren Laptops lernen und das billiger ist, dann wird der Staat ein paar Lehrerstellen abschaffen, auch Professorenstellen und so. Und Das wird der Staat sowieso tun, weil er da immer spart, obwohl es dumm ist. Na, also, dass das immer mehr arbeitsfrei wird und es immer weniger Stellen auch gibt, kann ja sagen, wer jetzt Beamter ist, der bleibt wahrscheinlich auch. Oder wer jetzt angestellt ist, kann unter Umständen da auch länger bleiben, weil man nicht gleich jeden entlassen wird. Aber die nächste Generation hat es da schwerer und die nächste noch schwerer. Ja. Und deshalb muss man sich da Gedanken machen, wie man die Sache angeht. Und da habe ich ja schon gesagt, da muss man forschen. Das bedingungslose Grundeinkommen ist ein Modell. Es ist nicht mal ein Modell, sondern es sind ganz, ganz verschiedene Modelle, da komme ich gleich drauf. Aber es gibt vielleicht auch andere Dinge, wie zum Beispiel dieser Strichlistenansatz, dass man alles ökonomisiert und durchrechnet. Ob man das will, ist hinterher eine politische Entscheidung. Aber man muss erstmal überlegen, was kann passieren, was gibt es für Szenarien. Und beim bedingungslosen Grundeinkommen, wie gesagt, da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Ansätze. Deshalb kann man nicht gleich sagen, so machen wir es. Man kann auch nicht sagen, ist nicht finanzierbar. Man sollte vielleicht auch nicht sagen, es ist finanzierbar, sondern man muss das sich genau anschauen. Es gibt Berechnungen, dass es finanzierbar ist, aber das ist ja nicht alles. Und man muss da halt weitergehen. Also es gibt hier, habe ich leider den Link noch nicht gefunden, zum Beispiel dieses Ulmer Modell. Mhm. Das ist so ein bisschen weitergerechnet, das ist auch durchgerechnet. Dieses Kirchhoff-Modell mit der Flatrate-Steuer und dass man dann sagt, wer jetzt nicht genug Einkommen hat, der kriegt dann was raus. Mhm. Das kann man halt so berechnen, dass halt wirklich auch das aufgeht. Das ist so ein bisschen wie Hartz IV ohne Kontrolle. Also das scheint plausibel zu sein, kann man wahrscheinlich sogar von heute auf morgen umsetzen. Es gibt andere Ansätze, die natürlich andere Bedeutung haben. Es gibt halt mehr liberale Ansätze und mehr Ansätze, die weniger liberal sind, also einen stärkeren Staat voraussetzen. Das muss man dann eben überlegen, was man will. Deshalb kann man nicht sagen, oh ja, bedingungsloses Grundeinkommen, sondern man muss sich das alles mal anschauen, Forschungen betreiben und dann vielleicht auch zu einem gesellschaftlichen Konsens kommen. Deshalb ist es auch nicht eine Partei, die das einführen wird, sondern da die Idee, dass man da mal so eine Enquete-Kommission macht oder so, das wäre schon gut. Also Enquete, auch wieder die arbeitsfreie Gesellschaft, was kommt dann? Also Leben und Arbeiten. Auch so eine politische Enquete ist ja erstmal der zweite Schritt. Der erste ist ja erstmal Forschung. Von daher muss man eben die Sache auch in dem Kontext Demokratie, in dem Kontext Recht, Globalisierung und so eben tatsächlich mal genauer anschauen. Wie geht das mit dem bedingungslosen Grundeinkommen? Geht das überhaupt? Was sind die Alternativen? Was ist eher erstrebenswert, was ist weniger erstrebenswert? Also das ist so eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist. Und die eben mit vielen anderen Dingen hier in dem Kontext zusammenhängt. Also bis hin auch zum Klimawandel. Denn ich meine, traditionelle Industrialisierung mit den Maschinen geht ja auch nicht, weil die eine starke Klimabelastung ist. Aber es gibt inzwischen Maschinen, die eben nachhaltiger sind und so. Also ja, andere argumentieren ja, dass sie für einen Arbeiter mehr Platz und mehr Umwelt zerstören als für eine Maschine. Mhm. Weil die Maschine muss halt nicht in einem super beleuchteten Raum stehen und alles sauber und so weiter. Ja, kann man sehr schön in Logistikunternehmen sehen. Wenn da Roboter die Sachen raussuchen, sind die im Dunkeln. Wenn da Menschen sind, muss die Halle ganz hell beleuchtet sein, damit die kleinen Teile auch sehen und die Schrift erkennen können. Also das ist schon nochmal ein Unterschied, genau. Also es ist schon, wahrscheinlich sind die Maschinen da auch besser. Aber das muss eben alles überlegt werden. Und das sind eben so Punkte, die man machen muss. Und wie gesagt, vor der Enquete-Kommission stehen erstmal die Forschungsarbeiten. Gibt es auch schon einige. Ich habe da ja einen Klabautergast dazu gemacht. Da gibt es auch ganz viele Links, auch zu den bereits bestehenden Forschungen. Aber die muss man anknüpfen und die müssen auch interdisziplinär sein. Denn man kann so eine Frage nicht einfach angehen, rein wirtschaftswissenschaftlich oder finanzwissenschaftlich. Man muss eben auch gucken, wie ist dann die Lebensqualität, was machen die Leute sonst noch, wie ist das kulturell. Also die arbeitsfreie Gesellschaft hat natürlich auch einen kulturellen Impact. Ja. Also da muss man halt sich ganz viele Sachen überlegen und das müsste man erstmal tun, bevor man die Politik drauf loslässt. Meinst du, das ist eine Sache, die eher die Gesellschaft regulieren kann oder ist es eine Sache, die schon so weit ist, dass die eigentlich auch schon innerhalb der Politik reguliert werden kann? Naja, das ist immer die Frage, wie die Gesellschaft das angeht. Also letztlich Entscheidungen müssen halt doch irgendwie politisch getroffen werden. Es sei denn, das habe ich ja vorhin schon angedeutet, das Grundeinkommen wird gar nicht verwaltet und ausgezahlt durch den Staat, sondern ja, das wird durch PayPal oder so gemacht. Und könnte natürlich auch sein. Mhm. Also im Grunde, also das wäre nochmal zu überlegen, aber das wäre auch dann sicherlich wichtig bei so einer Forschung. Im Grunde hat die Wirtschaft auch ein Interesse, dass die Leute Geld haben, damit sie ihr Zeugs absetzen können. Na klar. Oh, die wollen ja Geld verdienen. Darum geht es ja nach wie vor. Also könnte man gucken, ob nicht da auch wieder über so eine Parallelwährung, könnte ja Bitcoin sein, Gummipunkte, sonst ein Coin, dass man da irgendwas macht, um da eben dann so eine Art Parallelwährung zu haben und dann kriegen die Leute plötzlich Geld. Ne? Mhm. So ein bisschen, ich meine, so ein bisschen ist es ja, sagen wir mal, auch schon die Google-Strategie. Ne? Google stellt dir dafür, dass du deine Daten freiwillig rausgibst, ja gewisse Dinge zur Verfügung. Korrekt. Und da wird immer gesagt, ja, der Mensch wird zur Ware, das stimmt ja eigentlich gar nicht. Wenn, dann sind die Daten vielleicht die Ware. Aber das ist schon so eine Art, ne, nicht staatliches Grundeinkommen, also du kriegst plötzlich etwas, was eigentlich Geld kostet, das ist dann schon von Google bezahlt. Ne? Ja, heute sind es deine Daten. Also das ist ja auch so eine Behauptung von mir, ich weiß nicht, ob die jetzt total verfremdet ist. Morgen ist es deine DNA. Ja. Oder andere körperlichen, genau, Merkmale. Heute ist es wirklich nur, was du freiwillig eingibst. Mhm. Da kannst du auch Susi Sorglos sein oder Max Mustermann. Mhm. Mhm. Aber sobald du dann wirklich was von deinem Körper gibst und sei es jetzt, keine Ahnung, ein Haar oder ein bisschen Blut, dann ist es halt nicht mehr so, dass du dann morgen Susi Sorglos sein kannst, sondern bist du halt mit dieser Signatur, ist einfach mal immer Martin Hase. Naja, klar. Das ist natürlich dann nochmal... Diese Anonymität muss auch neu überdacht werden. Das wird wahrscheinlich abgeschafft, muss man wirklich sagen. Also von daher finde ich auch immer die Post-Privacy-Leute, die sind noch gar nicht dystopisch genug. Also ja. Das ist viel weitergehend. Also das ist, du wirst nichts mehr geheim halten können. Also auch Sachen, von denen man immer nur denkt, das will man nur wirklich nicht in der Öffentlichkeit haben, aber es wird... Naja, du, passieren. Das ist aber auch der Punkt, auch da muss sich dann die Öffentlichkeit auch anpassen, beziehungsweise auch sich weiterentwickeln. Mhm. Vielleicht ist es in Zukunft einfach so, dass du bildlich gesprochen, ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast mit Mel Gibson, Was Frauen Wollen, What Women Want, wo er praktisch dann in die Köpfe oder die Gedanken der Frauen hören kann. Ja, das ist ja jetzt schon möglich. Genau, vielleicht können, also Google und andere können praktisch in unsere Köpfe schauen, ganz klar. Und dann kannst du als Mensch einfach bei jemandem vorbeilaufen und hörst, siehst, merkst, oh, der hat gerade Lust auf dich, dann bleibe ich doch mal stehen und spreche ihn an. Ja, wobei das vielleicht auch nicht immer so sprichlich ist. Ja. Und du willst auch nicht, dass jeder Lust auf dich hat. Ja. Kommt noch ein anderer Aspekt dazu, und das ist auch wieder meine Kritik dann letztlich an der Post-Privacy. Kannst natürlich schon, du solltest natürlich schon darauf hinzielen und das auch politisch tun. Gut, wir wollen ja jetzt hier nicht so politisch sprechen, sondern Leute erstmal forschen lassen. Aber ich bin relativ sicher, dass du auch gewisse Dinge zu deinem eigenen Vorteil tatsächlich ja einfach einsparen kannst. Also Datensparsamkeit ist halt ganz wichtig. Also dieser eine Google-Gründer hat ja mal gesagt, wenn du nicht willst, dass man das weiß, was du tust, dann tu es einfach nicht. Das geht zu weit. Sondern man muss einfach gucken, dass man was tut, was nicht gespeichert wird. Deshalb bin ich ja der Meinung, muss man auch rundheraus die Vorratsdatenspeicherung immer ablehnen. Da gibt es keinen Kompromiss. Und bei vielen politischen Themen kann man sagen, kann Kompromisse eingehen. Aber da dürfen einfach bestimmte Daten gar nicht anfallen. Ja. Also zu speichern, wo jemand war mit seinem Mobilfunk. Ja. Mit seinem Mobiltelefon. Das soll einfach nicht passieren. Das brauchen wir nicht zu Abrechnungszwecken. Also es muss nicht gespeichert werden, wo jemand war. Und das muss wirklich verhindert werden. Weil es einfach, also ich weiß, es gibt immer noch Leute, die es am Ende wissen, wo man war. Aber dass dann hier so freigebig gesagt wird, ja, das sollen jetzt mal alle speichern, Das geht nicht. Also da muss man wirklich dagegen sein, denke ich. Also auch wenn man Sachen nicht verhindern kann am Ende, man muss ja nicht auch noch die Sache vorantreiben. Ja, man kann ja, sage ich mal, als gesellschaftlichen Auftrag den Auftrag annehmen, einfach zu bremsen. Ja. Oder genau. Abzuwehren. Ja. Ich sage einfach, Daten sind nicht schützbar. Ja. Daten liegen immer. Also zu denken, Datenschutz wäre die Antwort auf alles, ist Quatsch. Datenschutz funktioniert am Ende nicht. Aber Datensparsamkeit, die funktioniert. Wenn die Daten gar nicht erst da sind, kannst du nicht verloren gehen. Genau, ne? Ja. Das ist halt der Punkt. Verloren gehen. Aber muss man auch sagen, was war auch so eine Errungenschaft der Gesellschaft, in der wir leben? Du sprachst vorhin schon von Forschung. Das geht natürlich auch nur dann, wenn du viele Daten erhebst. Das heißt, viele Dinge, die wir jetzt in den letzten Jahre erforscht haben, gingen auch nur, weil Leute keine Datensparsamkeit betrieben haben. Ja, aber da haben sie freiwillig zugestimmt. Da geht es ja noch um Ethik in der Forschung. Mhm. Ich finde es nicht gut, wenn dann die Forscher sagen, oh, wir spionieren jetzt mal alle aus und gucken. Sondern dann muss man hergehen, da gibt es ja auch Möglichkeiten, gibt in den USA ja zum Beispiel diese Apps, wo ich auch sagen kann, ich gebe jetzt einfach mal, weil ich einen Bluthochdruck habe, da meine Daten immer ein, damit eben Forscher massenhaft Daten über Blutdruckverläufe haben, um eben Sachen erforschen zu können. Ja. Das ist einfach mal ganz toll. Also sowas soll natürlich passieren, aber da müssen die Leute sagen, ich mach das, ich will daran teilnehmen. Mhm. Und nicht irgendwie jetzt herkommen und versuchen mit irgendeinem Gadget, was die Leute haben, die Leute auszuspionieren, um ihre Blutdruckwerte zu bekommen. Mhm. Das ist eben nicht gut. Sondern da müssen die Leute wirklich sagen, ich will das machen und es gibt genug Leute, die helfen wollen. Ja. Und auch Forschern helfen wollen. Also da mache ich mir gar keine Sorgen. Aber das muss dann konkret sein von Leuten, die das wollen, in beschränktem Maße, aber niemals von allen und niemals unbeobachtet oder ohne Zustimmung. Also solche Daten sollte man am besten gar nicht speichern. Ich glaube aber, dass das Thema auch momentan also sehr, sehr stark beleuchtet wird. Ich glaube, jetzt in der Zukunft, in dieser idealen Welt, wird das nicht mehr so sein. Mhm. Es werden dann nur noch im Prinzip Forschung in dem Bereich betrieben für neue Dinge, weil ich stelle die Behauptung auf, dass die nächste oder übernächste Generation nicht mehr sterben muss. Das heißt, du wirst in der Medizintechnik so weit sein, dass du lebensverlängernde Maßnahmen im Prinzip regulieren kannst. Und die Frage ist dann, wie? Ich denke natürlich erstmal wirtschaftlich über den Geldbeutel. Das heißt, wenn du genug Geld hast, wirst du einfach die Möglichkeit bekommen, solange du noch Geld hast, einfach zu leben und alle Krankheiten, die du hast, abzuwehren bzw. zu reparieren oder zu ersetzen. Du hast recht, es wird diese lebensverstärkenden, verlängernden Maßnahmen geben, immer mehr, sodass man sagen kann, wir haben sogar ein Privileg, dass also unsere Generation und die vielleicht danach nochmal das Privileg hat, natürlich sterben zu können, was spätere dann vielleicht nicht mehr so haben werden, was sicherlich ein Problem darstellen wird, weil auch gesellschaftlich, kulturell die Leute auf diese Geschichte mit den lebensverlängernden Maßnahmen nicht so eingerichtet ist. Ich meine, das sind ja dann Leute, die dann noch leben, aber total verfallen dabei. You know? Also ich weiß nicht, ob sie unbedingt verfallen müssen. Das ist immer so der Gedanke, die Leute haben. Ich würde sagen, es ist gar nicht so. Ich glaube. Ja, die kriegen dann neue Zähne und neue Gliedmaßen und so, klar. Ja, aber. Also du meinst jetzt geistig? Glaube ich auch nicht. Geistig auch nicht. Geistig wird man das auch in den Griff bekommen. Das sehe ich auch so. Ich schon. Ja? Aber dass Leute sterben werden, das hört nicht auf, denn es wird spektakuläre Unfälle gehen. Mhm. Das selbstfahrende Auto denkt, oh, da kommt ja ein anderes selbstfahrendes Auto, das wird dann auch schon halten. Mhm. Dann ist es ein Zug. Oder gerade eins, das nicht selbstfahrend ist und dann einen Unfall verursacht und so sterben dann Leute. Ja. Also da ist noch Luft. Also, dass Leute gar nicht mehr sterben werden, ist. Also, unwahrscheinlich. Ich glaube schon. Also glaube ich nach wie vor. Ich denke auch, dass bei solchen Unfallsituationen du dann in der Medizintechnik so weit sein wirst, dass du den Patienten so schnell erstmal erreichen kannst, überall auf diesem Planeten. Sehr schnell erreichen, das ist richtig. Ist, denke ich, wird in Zukunft kein Problem. Trotzdem gibt es kritische Unfälle, wo du dann wenig machen kannst. Ne? Also wenn das Gehirn erstmal zermanscht ist. Ja. Da wieder, ne, das ja, ist, aber es gibt dann Möglichkeiten, dass du von deinem. Das ist dann nicht mehr derselbe Mensch. Na ja, gut, ich denke, das wird dann Möglichkeiten geben, dass du von deinem Gehirn dann jeden Tag ein Backup ziehst, wie du dein iPhone jeden Tag backupst und dann kriegst du es einfach in eine neue Gehirnmasse eingepflanzt und hast dann die gleichen Eigenschaften und Möglichkeiten wie der vorhergehende Mensch. Ja, aber dann würde ich direkt verjüngen. Ja, das ist vielleicht eine Sache deines Geldbeutels. Vielleicht ist das in dem, sage ich mal, allgemeinen Paket einfach mit dabei. Ja. Und wenn du dann überlegen, hier, ich suche mir so einen jungen, taufrischen, ja. Der muss ja auch wollen. Mhm. Ja, die. Kannst du auch mal das Geschlecht wechseln. Mhm. Ja, ganz praktisch. Können wir mal machen. Das wäre natürlich schwierig, mit dem angelernten männlichen Verhalten dann plötzlich im Körper einer Frau zu sein. Spannend. Aber klar, da könnte man sicherlich Möglichkeiten finden. Nee, beziehungsweise man züchtet jemanden ran. Man könnte durch Cloning halt den Körper schaffen. Und dem dann die Erfahrungen, wenn das Gehirn groß genug ist, kann er noch weiter wachsen, dem die das alte Gehirn dann sozusagen das Backup runterziehen, einspielen auf den Jungen, und dann lebt man einfach weiter, genau. Ja. Und ist aber jetzt plötzlich wieder jung. Mhm. Obwohl das gesellschaftliche Probleme mit sich bringt, wenn dann so ein 14-jähriger Halbstarker daherkommt mit den Erfahrungen eines 80-Jährigen. Ja. Uiuiui. Da musst du dann aber. Es wird der gleiche Effekt sein, wie wir heute uns wundern, wenn Frauen irgendwie eine Brust-OP bekommen haben und jetzt irgendwie größere oder kleinere Brüste haben. Oder Männer, keine Ahnung, sich irgendwie jetzt wieder die Haare vom Rücken auf den Kopf machen lassen und auf einmal wieder mit vollen Haaren da kommen. Ich denke, das wird auch. Ja gut, heute klingt das sehr abstrakt. Umlernen, ja. Ich denke aber, das wird mit Anpassung der Gesellschaft auch dann völlig normal sein. Dass der Maha heute so aussieht und morgen so. Man erkennt ihn als von seinen, glaube ich einfach mal so, von seinen Gehirneigenschaften, dass es der Maha ist und nicht von seinen visuellen Eigenschaften. Ja, ja. Ja, gut, das kann sein. Also solche Sachen sind möglich. Aber da würde ich sagen. Da ist, glaube ich, noch viel Forschung nötig, um das sich entsprechend um das umzusetzen. Das wird möglicherweise noch ein bisschen dauern. Also bestimmte Dinge gehen ja immer schneller, als man denkt. Andere brauchen da vielleicht etwas länger. Aber es ist schon richtig, also dass man Alterung aufhalten können wird und eben auch lebensverlängernde Maßnahmen machen wird. Das ist vollkommen klar. Und da sind wir jetzt auch schon sehr weit. Von daher glaube ich wirklich, also maximal noch die nächste Generation kann natürlich sterben. Und danach lässt man die Leute einfach nicht mehr sterben, was man was Genetisches. Und ja. Warum? Und trotzdem wird selbst dann bis dann, dies mit der Gehirntransplantation klappt und mit allen verjüngenden Maßnahmen, das dauert dann noch ein bisschen länger. Also wir werden schon eine Phase haben, wo wir verfallene Alte haben, die dann doch mehr oder weniger an Geräten gekoppelt sind. Meinst du, jetzt bedenke nochmal, die nächste Generation ist in 80 Jahren, die übernächste Generation wird nochmal älter, das heißt in 200 Jahren. Du glaubst, in 200 Jahren werden wir nicht so weit sein, dass wir das nicht tun können? Jetzt gucke mal zurück, wo waren wir vor 200 Jahren? Ja, du bist sehr optimistisch, was Forschung und so angeht, aber wenn zum Beispiel starke Probleme auftreten in einer Gesellschaft, dann ist möglicherweise weniger Geld für die Forschung da, weniger geforscht. Aber du siehst, wir haben irgendwie Pest und Cholera überlebt und ausgeforscht. Hat aber auch lange gedauert. Hat auch lange gedauert, aber auch keine 200 Jahre. Ja. Naja. Und Pest und Cholera gab es auch schon im Mittelalter. Ja gut, aber guck dir an, wie die Entwicklung seitdem zugenommen hat. Es wurde ja, die Evolution wurde immer schneller. Und dementsprechend sind vielleicht jetzt 200 Jahre, was vielleicht vor 200 Jahren 600 Jahre gedauert hätte. Ja, eine einfache Sache hat man erfunden, die eigentlich schon bekannt war in der Antike. Die hat dazu geführt, dass die Krankheiten zurückgegangen sind, nämlich Hygiene. Weil das Wort ist griechisch, das kannten die alten Griechen schon. Ja. Aber man hat das dann lange nicht richtig betrieben. Und plötzlich dann wieder, machen wir mal. Und plötzlich gehen diese ganzen Krankheiten weg. Ja. Aber das heißt, es kann auch wieder vergessen werden. Korrekt, ja. Man guckt den deutschen Krankenhäuser an, wie die hygienischen Zustände sind. Da spreche ich ja mit dem Richtigen. Ich brauch's mir nicht zu sagen. Na, also von daher. Ich sehe, was für ein Aufwand da betrieben wird. Da klappt das gar nicht. Ja, aber es funktioniert ja nicht. Die resistenten Keime und all sowas. Ja, vor allem, wenn man halt nicht die OPs sieht, alle paar Jahre einfach komplett zerstört, rausreißt, neu baut, weil diese multiresistenten Keime, die können sich sogar in diesen versiegelten Fugen oder in allgemein in porösen Strukturen einfach absetzen. Und poröse wird im Prinzip alles Also es gibt nichts, was nicht poröse wird, außer Flüssigkeiten. Mhm. Und es ist halt schlecht, so einen ganzen OP in irgendeiner Flüssigkeit zu befüllen. Das heißt, egal, ob du jetzt einen natürlichen Material oder Baustoff hast oder künstlich hergestellte Materialien, du wirst halt immer poröse Flächen verursachen und dementsprechend können sich darin die multiresistenten Keime einfach problemlos einsetzen. Aber, wir wissen auch, dass zum Beispiel in den Niederlanden Patienten aus deutschen Krankenhäusern nicht so ohne weiteres ohne Quarantäne aufgenommen werden. Mhm. Also die Situation ist schon schlimm und hat sich verschlimmert. Und das ist natürlich auch besorgniserregend. In diese Richtung kann es weitergehen. Und dann haben wir eine Phase, wo dann doch wieder andere Dinge auf der Prioritätenliste oben stehen. Ja, klar. Ja. Also das ist schon ein problematischer Punkt. Ja, ich habe hier noch andere Listen auf der, andere Punkte auf der To-Do-Liste. Migration haben wir noch nicht so richtig angesprochen. Ist auch ein großes Problem, was weiterhin besteht. Man kann bei Wolfram Alpha, habe ich ja auch verlinkt, kann man nochmal so nachschauen. Also über 200 Millionen Menschen sind gerade auf der Flucht. Mhm. Das ist schon eine große Zahl. Du kannst ja auch die Statistik-Suchmaschine, würde ich vielleicht gerne noch erwähnen wollen. Wer ist hier? Statistiker? Statistiker. Dazu, das sind, also ist natürlich immer die Frage, wie man es definiert. Es gibt natürlich zum Beispiel auch die internationale Arbeitsmigration, zum Beispiel in China, in so einem großen Land. Das ist gar nicht erfasst unter diesen Zahlen. Das gibt es natürlich in vielen Ländern, übrigens auch in der Europäischen Gemeinschaft, die natürlich als ein Land dann zählen. Mhm. Also sind das ist halt diese 250 Millionen ist halt die Spitze des Eisbergs und da sind halt noch ganz viele, ein Vielfaches in also kleineren Räumen unterwegs. Und auch das ist halt ein Punkt, habe ich vorhin schon gesagt, Freizügigkeit will man eigentlich, aber es bringt halt Probleme mit sich, die weitgehend ungelöst sind. Wo natürlich irgendwann die Politik entscheiden muss, auch jetzt schon, eben gerade kurzfristig, aber wo man eben auch erstmal Entscheidungsgrundlagen braucht und eben tatsächlich verlässliche Zahlen braucht und eben wissen muss, wie es wo die Probleme sind. Ich finde, also sieht man es wieder. Wir haben auch immer so Eindrücke und denken so, ja, oh ja, die vielen Flüchtlinge und so. Wenn man sich dann mal die Statistik anguckt, wie sie wirklich ist, na, dann stellen wir fest, also in Europa ist das überhaupt kein Problem mit den Flüchtlingen im Vergleich zu anderen Ländern. Na, wenn man guckt, Jordanien, 2,7 Millionen Flüchtlinge sind dort. In der Westbank nochmal 1,9 Millionen Flüchtlinge. Also sind wir schon bei 4,6 Millionen allein in der Gegend. Mhm. Also Westbank und Jordanien. Also auf der anderen Seite des Jordans eben. Das ist auf der einen und anderen Seite West und Ost eben. Das ist schon eine Riesensumme. Pakistan, 1,6 Millionen Flüchtlinge. Iran. No, was haben wir hier? Fast 1 Million Flüchtlinge. Also Türkei, über 600.000 Flüchtlinge, wahrscheinlich inzwischen sogar schon mehr. No, also da sind die deutschen Zahlen, die will ich zwar gerade haben, aber irgendwie will jetzt doch Wolfram Alpha nichts mehr mit mir zu tun haben. Das ist schon der helle Wahnsinn. Also da muss man wirklich sagen, da sind ganz andere. Das hat ganz andere Ausmaße anderswo und ist natürlich ein weltweites Problem. Mhm. Und muss man eben auch sehen. Und das wird eben zu wenig gesehen. Und deshalb ist es immer ganz gut, wenn man sich diese Statistik mal anschaut, wenn man also über Meinungen und Eindrücke mal hinweg sieht, dann kommt man zu ganz anderen Ergebnissen. Wenn auch der Größenvergleich in Deutschland, ich glaube, allein die Bundesrepublik hat nach dem Zweiten Weltkrieg 12 Millionen Flüchtlinge aufgenommen. Ja. 12 Millionen. Hm. Und das war nur die Bundesrepublik. Also kleiner ist als das heutige Deutschland. Und natürlich den Krieg auch noch ausgedünnt. Und jetzt sind irgendwie, ja, ganz anders. Ja, was haben wir hier? Also im Schnitt irgendwie 22 Millionen Menschen auf diesem Planeten sind permanent auf der Flucht, oder? Muss man sich mal vorstellen, gell? Nee, 250 Millionen. 250 Millionen, oder? Bei Wolfgang Alpha steht 213 Millionen. Mhm. Ich habe aber hier noch andere Zahlen von dem Institut für Migration in Göttingen. Warte mal, ob ich das finde jetzt. Oh, Entschuldigung, 22 Millionen nur von Desaster, also nur von Naturkatastrophen. Ja, Naturkatastrophen, was schlimm genug ist. Entschuldigung. Aber wir haben ja noch mehr. Mhm. Also das sind schon große Zahlen. Und wie gesagt, also Wolfram Alpha hat eine Gesamtflüchtlingszahl von, oh, das kann ich jetzt gar nicht, also das ist hier per Land. Der Median ist 2440 Menschen pro Land. Also der Durchschnitt ist 83.220 Menschen pro Land, die auf der Flucht sind. Die Gesamtzahlen sind jetzt hier weg. Oh, ich kann das. Wolfram Alpha reagiert gerade nicht. Schade. Kannst du meinen Link mal bitte in die Shownotes pasten? Ja, einfach Wolfram Alpha und dann gibt man oben Refugees an. Mhm. Ich mach das mal. Oh, warte mal, vielleicht kann ich den Link auch. Kannst du eigentlich, ja. Ja, ich kann es hier reinpasten. Moment. Ja, stimmt, Wolfram Alpha ist gerade extrem langsam. Also, das ist ganz furchtbar. Ich hatte das anders erwartet. So. Ja, also wie gesagt, das sind eben Probleme, die gelöst werden müssen und wo man vielleicht erstmal auch Forschungen machen muss, bevor politische Entscheidungen getroffen werden. Dann musst du immer erst denken, dann lenken. Also erstmal muss man wissen, wie die Lage ist und dann die richtigen Entscheidungen treffen. Haben wir ja jetzt auch gesehen. Ich vermute, es lag in den Sommerferien, dass dann eben auch einige Spitzenpolitiker nur noch Unsinn abgesondert haben, weil die ministeriale Belegschaft in Urlaub war, insbesondere in Bayern. Dann kriegst du natürlich nicht die richtigen Textvorlagen. Ja. Und dann fängst du natürlich an, aus deinem Fundus zu ziehen. Ja, und dann geht's kommt auf Stammtischniveau. Ja, dann geht's direkt. Ja. Drei Level niedriger. Ja, weitere Sachen, die man noch ansprechen könnte. Energie haben wir schon mal ein bisschen angesprochen. Ja, es ist, glaube ich, ein essentielles Thema. Das ist ein ganz großes Problem, was natürlich auch mit all diesen Dingen zusammenhängt. Nachhaltigkeit ist damit natürlich auch verbunden. Also das sind alles noch so Dinge, die man hier auch beforschen kann in diesem Zusammenhang. Also in diesem Feld Zukunftsforschung im Grunde. Zukunftsforschung oder wie sieht die Welt von morgen aus? Also Leben und Arbeit im 21. Jahrhundert und zwar global. Ja. Ja. Ja, eigentlich ein guter Punkt für einen Einschnitt, ne? Ja, definitiv. Ich glaube, wie du schon sagtest, ein Einschnitt. Also wir können das Thema lange ist drüber sprechen. Sehr, sehr interessant. Da sollten wir auf jeden Fall am Ball bleiben. Mhm. Aber ich denke, als Einstieg für einen ganz groben Überblick ist es schon sehr gut gewesen. Mhm. Ich würde mich jetzt echt freuen, wenn da jetzt viele Leute anfangen, darüber zu diskutieren, an unseren Gedanken teilzunehmen, die weiterzuführen, andere Meinungen und andere Positionen sogar vielleicht einzunehmen und zu sagen, ey, da habt ihr vielleicht zu kurz oder zu weit gedacht. Also das bedeutet auch, da ist das Thema ist jetzt heute mit der Sendung nicht abgeschlossen. Das läuft weiter. Auch außerhalb dieses Podcastes. Uns würde es sehr freuen, wenn ihr vielleicht eure Gedanken da mit uns auch mal teilen könnt. Ja. Ja. Gern. Gibt das die Kommentarfunktion? Gibt die Kommentarfunktion, genau. Mhm. Twitter, E-Mail, ist alles da, ist alles verlinkt. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, wenn wir es soweit haben, ich gucke gerade durch die Shownotes nochmal, weil wir sind ja bei PeteCast immer genauso gut vorbereitet wie bei Genusscast. Genau. Gibt ja schon dafür ein Qualitätssiegel als vorbereiteter Podcast und nicht Laber-Podcast. Wer jetzt zum nächsten Podcasting-Workshop noch ein paar Aufkleber drucken. Genau. Statt Fakten gibt es woanders zu sagen, wir sind vorbereitet. Genau, wir sind vorbereitet. Gelabert wird woanders. Genau. Geht auch zu Serial, gell? Ja, genau. Gut, dann sage ich erstmal mal vielen Dank. Ich danke dir. Und bis bald. Danke. Ja, bis Tschüss. Bald. Tschüss.